Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau. Und ihr hört heute die 46. Folge. Das ist zufälligerweise auch die uns Gamescom-Folge, auf die ihr jetzt wahrscheinlich schon sehr gespannt wart. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wann wir uns das letzte Mal gehört haben. Ich glaube, das ist jetzt schon länger her als 2 Wochen. Ich glaube auch, ja. Ich war ja zwischendurch dann nochmal im Urlaub eine Woche. Wir waren auf der Gamescom. Ich würde behaupten, es müsste länger her sein als 2 Wochen, ja. Genau, also eine sehr lange Zeit ohne Uncommon Taste. Dafür kann ich schon mal versprechen, kriegt ihr heute die volle Packung. Definitiv. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wird diese Folge sich komplett um die Gamescom drehen. Wir werden natürlich ein bisschen berichten darüber, was auf der Gamescom alles passiert ist, was auch wir selbst auf der Gamescom zusammen erlebt haben. Ja. Aber bevor wir jetzt so wirklich darauf eingehen, dann nochmal die obligatorische Frage, ja, wie geht's dir denn, Merlin, nach Gamescom und so weiter? Ja, nach Gamescom und so weiter. Ja, mir geht's ausgezeichnet. Gamescom war super. Details werden wir dazu gleich noch nennen, aber es hat mega viel Spaß gemacht. Wir waren ja zu zweit die Tage da, beziehungsweise teilweise sogar zu dritt. Ich habe Kumpels getroffen und es war einfach super. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann noch ein bisschen coole Zeit in Köln und in Düsseldorf gehabt. Und danach war ich auch noch mal jetzt eine Woche im Urlaub quasi an der Ostsee. Deswegen auch die Folge so mega verspätet. Tut mir ein bisschen leid. Eigentlich hatten wir auch überlegt, ob wir das vielleicht sogar dann nebenher in der Woche, wo ich an der Ostsee bin, mache, damit es halbwegs zeitnah ist. Hat nicht geklappt. War einfach auch schwierig. Ich habe dann immer noch gedacht, naja, komm, es ist halt Urlaub. Deswegen genießt es jetzt halt. Entsprechend sind wir deswegen ein bisschen spät dran. Aber das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es gibt doch echt sehr viel zu erzählen und ja, war einfach eine coole Zeit. Also 2 Wochen richtig viel unterwegs gewesen und ja, Gamescom war wirklich tatsächlich wieder mal sehr geil und nächstes Jahr wird es da definitiv wieder hingehen. Und wie war es bei dir? Ich meine, dir wird es ja wahrscheinlich eh nicht gegangen sein, aber du bist ja immerhin dann ein bisschen früher schon wieder nach Hause zurückgekehrt nach der Gamescom. Genau, ich hatte dann keinen Urlaub an der Ostsee, dafür hatte ich dann ein bisschen Heimaturlaub, was auch nicht so schlecht war. Aber ja, mir hat die Gamescom auch super gefallen. Das war ja meine erste Gamescom seit, ich glaube, 4 Jahren. Ich war auf der allerersten Gamescom schon mal. Mir hat's auch extrem gut gefallen. Ich war ja auch am Mittwoch drin, wo Mel leider nicht mit rein konnte, aber das war auch diese Gamescom, hätte ich mir jetzt auch vorgestellt, dass sie viel anstrengender wird. Also da werden wir nachher auch noch drauf eingehen, wie wir die Gamescom so auch als Besucher empfunden haben. Aber ich muss auch sagen, es war teilweise wirklich sehr gechillt, sehr stressfrei. Da hätte ich dann doch mit mehr Stress gerechnet. Aber insgesamt, ja, super coole Erfahrung und hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr auch wieder dabei sein. Ja, ich nehme an, wir werden da wieder zur Zeit rumbrettern. Richtig. Also so wird es nicht sein, definitiv. Wir haben sogar unser erstes Autogramm vergeben. Ja, genau. Auf der Gamescom. Unsere größten Fans getroffen. Richtig. Das war tatsächlich sehr lustig. Ja, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder, muss ich auch sagen. Bevor wir jetzt komplett auf die Gamescom eingehen, nur ganz kurz nebenher. Irgendwie ist es völlig, es gibt da keinen wirklichen Rahmen für und es ist so ein kleines News-Update. Richtig, es ist so ein kleines News-Update. Eigentlich reden wir nur über die Gamescom und es hat eigentlich nichts mit der Gamescom zu tun und wir machen auch keine News außerhalb der Gamescom, aber das müssen wir jetzt zumindest mal erwähnen, einfach nur, weil es gerade rausgekommen ist, ein bisschen spektakulär ist und wir wahrscheinlich dann auch erst wieder ein bisschen Zeit haben, bis wir die nächste Folge machen. Irgendwann im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich, weil dann ja auch schon wieder die nächste Sony-Pressekonferenz bevorsteht für die TGS. Und entsprechend werden wir wahrscheinlich nächste Woche irgendwann mittendrin auch nochmal mittendrin eine Folge haben. Also wir nehmen unseren Zeitplan gerade ein bisschen auseinander. Aber eben weil es nicht so wahrscheinlich wahnsinnig viel Platz dafür geben wird, erwähnen wir es jetzt hier einmal kurz. Nur ein kleines Update. Twitch ist nicht von Google gekauft worden, auch nicht für 1,5 Milliarden, sondern Twitch ist gekauft worden von Amazon für ungefähr 1 Milliarde Dollar. Nur mal so nebenher erwähnt, es ist also nicht Google. Es gibt wohl Gerüchte, dass es vielleicht auch daran lag, dass es irgendwie Kartellrechtsprobleme bei Google gab in der Hinsicht und deswegen Amazon zuschlagen konnte. Was genau da jetzt irgendwie die Spezifika sind, wissen wir nicht, werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Nur damit es irgendwie jetzt auf jeden Fall auch alle mitgekriegt haben, Twitch ist gekauft worden von Amazon für ungefähr 1 Milliarde Dollar und gehört jetzt zu Amazon und nicht zu Google. Nur so nebenher. Ja. Quasi das, was raus haben. Nachdem wir schon gesagt haben, ja, das ist fast sicher, ja. War es auch, also es hat auch alle überrascht, ja. Tatsächlich, ja, also es war wirklich fast sicher, wie gesagt, es gab auch genug Leute, die anscheinend dem Deal wohl irgendwie angeblich nahestanden, die gesagt haben, ja, es ist jetzt durch, aber es ist anscheinend doch nicht der Fall, wie gesagt, es spricht auch echt einiges dafür, dass es tatsächlich in letzter Sekunde irgendwie wohl Probleme, wie gesagt, kartellrechtliche gab und deswegen Google quasi nicht kaufen durfte und konnte und dann quasi Amazon seine Chance hatte und Twitch gesagt, okay, dann kriegt Amazon einen Zuschlag, wie es genau gelaufen ist, wie gesagt, wissen wir nicht, aber es war schon super überraschend tatsächlich, also eigentlich war es relativ fest, glaube ich, für die meisten, dass es tatsächlich Google gekauft hatte. Als ich in Merlins Zimmer rübergerannt bin, um ihm das zu sagen, ist er doch glatt in seinem Spiel gestorben, als er das gehört hat. Ja, tatsächlich. ziemlich spektakulär, das Ganze allerdings. Ja gut, dann würde ich aber sagen, steigen wir direkt ein und reden erstmal so ein bisschen allgemein über die Gamescom, nur grob zum Aufbau. Wir werden jetzt mal ein bisschen allgemein über die Gamescom reden, so ein bisschen was zur Relevanz und Größe dieses Jahr sagen, einfach so ein bisschen, was unser Eindruck war, vielleicht kurz die Pressekonferenzen ansprechen und dann danach dann auch direkt auf die Pressekonferenzen genauer eingehen, also die Microsoft und Sony Pressekonferenz einmal. Da werden wir noch nicht groß was über Spiele sagen, es sei denn, es ist wirklich absolut nötig, und dann danach wirklich nochmal auf die Exklusivtitel kurz eingehen, dann uns mit den, glaube ich, so Main-Titel, AAA-Titel, den wichtigsten so auf der Messe beschäftigen und dann einfach nochmal die Indie-Spiele machen. Also wir haben so eine grobe Struktur eben auch in den Spielen, das wäre erst Exklusivtitel, dann die normalen großen Titel oder relevanten Titel und dann eben die Indie-Titel machen. Und dann am Ende vielleicht nochmal so fazitmäßig einfach zusammenfassen, wirklich, wie war die Gamescom für uns? Wie haben wir sie empfunden, unser persönlicher Eindruck und so. Viel zu tun, viel zu bereden, das heißt, ich würde sagen, wir steigen gleich ein. Ja. Und wie gesagt, das erste Thema ist vielleicht so ein bisschen einfach der Eindruck und vor allem auch so die Größe und Relevanz der Messe. Ich glaube, das ist tatsächlich dieses Jahr ziemlich spektakulär gewesen. Wir haben beide gleich von Anfang an gesagt, schon nach der Sony-Pressekonferenz, die ja eigentlich vor dem eigentlichen Messestart schon durch war, haben wir schon gesagt, irgendwie ist das eine größere Messe, als es die Jahre zuvor war. Und zwar bedeutend größer. Ja. Quasi von den Ankündigungen kann die sich nicht nur mit der E3 messen. Ich hatte so das Gefühl, die Gamescom dieses Jahr war fast interessanter als die E3. Für uns Spieler natürlich. Was natürlich hinter den Kulissen jetzt irgendwie so branchenintern passiert, weiß man nicht. Aber jetzt rein für uns Spieler würde ich schon sagen, die Gamescom war, glaube ich, die relevanteste Messe bisher dieses Jahr. Ja, definitiv, würde ich auch sagen. Wir konnten uns ja die PlayStation Pressekonferenz leider nicht live angucken, aber ich hatte es dann im Twitter und im Live-Ticker dann die ganze Zeit verfolgt und ich hatte da schon währenddessen das Gefühl, wow, da passiert super viel für eine Gamescom-Präsentation. Es gab auch super viele Kontroversen, die diese Gamescom umgeben hat. Super viele erste Gameplay-Eindrücke von Spielen, die wir auf der E3 noch nicht wirklich spielbar gesehen haben. Also ich würde sagen, nicht nur, dass es dieses Jahr einfach auch für die Konsumenten eine große Messe war, sondern auch für die Presse und für das Ganze drumherum, hatte man zum ersten Mal wirklich so ein E3-Feeling da. Und ich würde mir da vollkommen zustimmen, dass ich sage, dass sowohl bei Microsoft als auch bei Sony man das Gefühl hatte, dass die Pressekonferenz auf jeden Fall mehr Buzz und gesorgt haben als auf der E3 selbst. Also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass die PlayStation-Pressekonferenz auf der Gamescom bedeutend besser war als auf der E3. Das kommt auch zusätzlich zu. Also nicht nur, dass es, glaube ich, einfach, beziehungsweise es geht ja Hand in Hand quasi, ja. Sie war besser, weil es mehr Spieleankündigungen gab, aber sie war einfach auch, ja genau deswegen, auch besser als die auf der E3, wo ja doch einige Leute dann Kritik geübt haben. Ich habe ja schon damals gesagt, mich hat es nicht so wahnsinnig gestört, aber es war schon so, dass sie einen größeren Fokus noch zum Beispiel auf Entertainment und TV-Sachen gelegt haben, auf die ganze Fernsehserie, diese Plan und. Und dieses Mal war es wirklich einfach straight up Spiele, Spiele, Spiele, Spiele, ein bisschen Info, Spiele, Spiele, Spiele, Spiele, Spiele. Und es war tatsächlich gut gemacht, muss ich auch sagen, eigentlich bei Microsoft. Beide Pressekonferenzen haben mir eigentlich, glaube ich, ganz gut gefallen. Ja. Und wie gesagt, was die Ankündigung angeht, kann die E3 da echt fast nicht mithalten. War echt groß. Und vor allem aus dem Nichts heraus. Also ich glaube, die letztjährige Sony-Pressekonferenz habe ich nur so am Rande mitgekriegt. Sie war auch nicht so groß, nicht so bedeutend. Ja, sie war in dem Sinne natürlich nicht so groß. Also sie war halt eher, die Gamescom-Pressekonferenzen von Sony die letzten zwei Jahre waren eigentlich immer eher so, man konzentrierte sich eher auf diese etwas kleineren Indie-Nischentitel. Also Tearaway wurde vor zwei Jahren angekündigt. Letztes Jahr sehr viel Vita-Fokus gehabt. Ja. Ich habe ja schon letzte Folge auch gesagt, wir hatten ja so ein Gefühl, irgendwie kommt da vielleicht was, weil Sony halt extrem viel rumgehypt hat. Ja. Jetzt wissen wir auch vielleicht, dass es ein bisschen zurecht war. Aber ich muss auch trotzdem sagen, also bin immer noch ein bisschen überrascht davon, wie bedeutend diese Gamescom war. Ja, absolut. Also ich war auch echt tatsächlich ein bisschen überrumpelt. Nichtsdestotrotz natürlich super geil. Also ja. Für uns als deutsche Konsumenten natürlich ideal, dass unsere Messe, unsere Landesmesse quasi für Videospiele, die ja eh schon die größte für Konsumenten überhaupt ist auf der Welt, auch in der Hinsicht immer relevanter wird, als dass auch eben die Publisher und die Branchengrößen sie wirklich einfach als solche wahrnehmen und dann einfach sich auch die Zeit nehmen, wirklich was Großes draus zu machen. Ich habe ja letztes Jahr auch schon gesagt, der Sony-Stand zum Beispiel auch einfach, wenn man sich jetzt wirklich die Präsenz auf der Messe anguckt, war schon super riesig. Und super gut gemacht. Das heißt also, man hat schon gemerkt, dass sie das durchaus ernst genommen haben, aber jetzt eben mit der Pressekonferenz und den Neuankündigungen, die sie eben hatten, merkt man auch nochmal so ein bisschen zusätzlich, dass das nicht einfach nur sich auf dem Showfloor äußert, sondern wirklich auch für die internationale Presse mittlerweile ganz anders gehandhabt wird. Super, super cool, definitiv. Und entsprechend gut war, glaube ich, auch mein Eindruck von der Messe insgesamt. Es wirkt immer alles nochmal ein bisschen professioneller, es wirkt immer alles nochmal ein bisschen durchorganisierter und muss einfach sagen, dass insgesamt einen super guten Eindruck die Messe hinterlassen hat. Wie gesagt, zum richtigen Fazit kommen wir vielleicht nachher noch. War aber super. an sich irgendwie auf über die Messe zu laufen und eben zu merken, was da jetzt gerade wirklich alles so passiert irgendwie. Ich würde sagen, wenn wir sonst nichts mehr groß haben, können wir auch gleich mal auf die Pressekonferenzen eingehen. Wir haben ja gerade schon Sony ein bisschen angesprochen. Wir fangen vielleicht dann einfach auch mal mit Sony an. Was so ungefähr passiert ist innerhalb der Pressekonferenz, wie gesagt, auf Spiele werden wir nicht groß eingehen, sondern eher auf die Dinge, die eben so zu Spielen und zu der PlayStation 4 vor allem auch gesagt wurden. Wichtigste Nachricht vorweg, glaube ich, beziehungsweise die erste große Nachricht, 10 Millionen PS4 verkauft. Ja. Was eine Hausnummer ist. Vor allem an den Kunden durchverkauf. Also es geht hier nicht um ausgelieferte Menge, sondern wirklich 10 Millionen PS4 sind jetzt bei der Kundschaft angelangt. Und das ist auf jeden Fall definitiv eine Hausnummer. Ist auf, momentan auf dem besten Weg. Also sie ist gerade die schnellstverkaufte Konsole aller Zeiten, so viel ich weiß. 10 Millionen hat noch keine Konsole in 9 Monaten geschafft. Und wenn man sich jetzt die Zahlen der Konkurrenz anschaut, ich glaube Xbox One war jetzt die letzten Meldungen ungefähr, glaube ich, 5 Millionen ausgeliefert oder durchverkauft, das bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube ausgeliefert, aber es ist auch schon ein Moment her, das heißt also, das muss man jetzt auch, kann schon sein, dass jetzt mittlerweile auch durchaus mehr sind. Aber es könnte schon sein, dass die PS4 wirklich schon 2-1 vorne liegt gegenüber der Xbox One, obwohl sie in Japan beschissen läuft. Das habe ich schon eine Hausnummer. Definitiv. Ja, absolut. Das ist schon ziemlich, ziemlich groß. Zeigt natürlich auch einfach, wie erfolgreich die PS4 einfach gelauncht ist. Hat ja super gut funktioniert. Und wie, glaube ich, auch schlecht die Microsoft-Konsole wirklich dann doch angekommen ist beim Konsumenten. Und zeigt auch vor allem, dass halt Sony mit seinem Konzept ja wesentlich erfolgreich war als Microsoft, was mich persönlich ein bisschen glücklich macht. Also es ist immer so eine Sache, dass wir über diese Themen hier im Podcast reden und sagen, naja, das ist ja alles ganz, ganz schrecklich und das muss ja bestraft werden und sowas und das ist ja alles irgendwie, ne, super eindeutig und niemand dürfte jetzt irgendwie die und die Firma jetzt mögen. Und trotzdem zeigt es ja letztendlich beim Konsumenten oft dann doch, dass es da eine gewisse Ignoranz diesen Themen gegenüber gibt und dass den Leuten dann eigentlich fast egal ist, was quasi mit ihrem Geld passiert. Und da habe ich ja schon öfters mal kritisch über den Markt geäußert, ein wenig. Nicht nur, ne, auch natürlich ein Stück weit kritisch mir selbst gegenüber, weil ich ja auch nicht mehr 100% konsequent bin, aber das zeigt dann doch schon, dass tatsächlich einfach Microsoft sich einiges versaut hat mit dem, was sie so im Konsolenlaunch unserer Meinung nach und auch viele andere Meinung nach falsch gemacht haben. Und ich freue mich schon so ein bisschen, dass die PlayStation so gut läuft. Wie gesagt, nochmal zur Clarification, also nur mal, um es klarzustellen, ich bin nicht der Meinung, Sony ist das Samariter-Unternehmen vor dem Herren und absolut super. Sony ist genauso ein großer Wirtschaftsmoloch, wie es Microsoft ist, aber trotzdem, Sony hat es einfach besser gemacht und damit auch, würde ich behaupten, zumindest jetzt am Anfang, das Next-Gen-Race so ein bisschen gewonnen. Und das zeigen eben diese 10 Millionen noch ganz klar. Als nächstes dann PlayStation TV, da haben wir schon mal ein bisschen drüber geredet, ehemals Vita TV. Ja, was gab es da irgendwie Interessantes Neues zu hören? Naja, da gab es jetzt Neues zu hören, dass das jetzt auch in Europa und ich bin mir nicht sicher, ob sie den USA-Launch jetzt auf den gleichen Tag datiert haben, aber für uns Europäer auf jeden Fall wichtig, PlayStation TV wird am 14. November in Europa erscheinen und zwar für einen Preis zu 99 Euro, gepaart mit 3 digitalen Spielen schon auf der PlayStation TV mit drauf. Für die Leute, die auch wieder vergessen haben, was es sich dabei handelt, es ist mehr oder weniger ein kleines Gerät, das fast alle Spiele der Vita-Library abspielen kann und damit gleichzeitig auch PS1 und PSP-Classics und was vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, dass man, wenn man sie an einem anderen TV in dem Wohnzimmer oder in einem anderen Zimmer in der Wohnung dranhängt und eine kleine PlayStation 4 hat, dass man dann auch die Remote-Play-Funktion der Vita sozusagen nutzen kann. Also man kann dann sozusagen die PlayStation 4-Spiele vom Wohnzimmer ins eigene Schlafzimmer streamen, wenn man dieses PlayStation TV hat. Und für den Preis würde ich sagen, ich meine, mich interessiert es nicht, wahrscheinlich nicht, oder was heißt wahrscheinlich, mich interessiert es nicht, weil ich eine Vita schon habe, aber für den Price Point und für die Leute, die eben vielleicht dann dieses Remote Play Feature auch nutzen wollen und vielleicht auch an ein paar Vita-Spielen interessiert sind, ist das durchaus, glaube ich, ein guter Entry Point dafür. Ja, definitiv. Preis. Ich muss auch immer noch sagen, dass ich die Idee an sich immer noch auch gut finde. Für mich weiß ich nicht so genau. Ich meine, es gibt so viele wunderbare Vita-Spiele, das vielleicht in der Hinsicht vielleicht ein bisschen interessant ist für mich. Und ich glaube, Price Points-mäßig muss man nicht sagen, das ist ein guter Deal auf jeden Fall. Durchaus interessant auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, wie das wirklich ankommt. Es ist halt immer schwierig mit so einer Peripherie irgendwie so. Die Vita läuft ja eh schon nicht so wahnsinnig gut. Jetzt irgendwie das PlayStation TV geht ja in eine ähnliche Richtung. Wie gesagt, es ist ein interessantes Stück Hardware. Ob sie das wirklich verkaufen kann, weiß ich nicht. Ist aber auch die Frage, wie viel sie da wirklich irgendwie drauf setzen, dass sich das mega gut verkauft. Könnte auch durchaus ein Experiment sein und sie machen jetzt auch nicht wahnsinnig viel Verlust, wenn das nicht mega gut läuft. Ich bin da gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich wahnsinnig viel in dieses Ding investiert haben und ich glaube auch nicht, dass sie da ein riesen Werbeding von abreißen werden, sodass sie dann wirklich irgendwie, keine Ahnung, ein paar Millionen verkaufen müssen, dass sich das Teil lohnt, das kann ich mir eigentlich vorstellen. Das läuft eher so am Rande. Ja. Und dann super interessant auf jeden Fall als letztes noch SharePlay. SharePlay ist, glaube ich, so fast sogar das spektakulärste eben der ganzen Konferenz gewesen. Letztendlich funktioniert es so ein bisschen so ähnlich wie der dieser Shared Multiplayer Co-op-Modus, der für Far Cry 4 angekündigt wurde. Wenn natürlich auch nochmal ein bisschen anders, aber das Prinzip ist eben dasselbe. Letztendlich können andere Leute mit dir ein Spiel spielen oder eben sogar dein Spiel spielen gestreamt, wenn sie selbst einfach nur eine PlayStation 4 besitzen, aber das spielen nicht. Bei dem, was ich jetzt gerade genannt habe, als letztes eben die Möglichkeit, einfach ein Spiel einzusteigen, so ähnlich wie es ja damals bei Share auch schon so ein bisschen gehintet und angekündigt wurde, als sie das damals vorgestellt haben in der ersten Pressekonferenz, in die Richtung, dass eben wirklich einfach Leute auf dein Spiel zugreifen können. Das heißt also, wenn jemand anders eine PlayStation 4 hat und der muss nicht mal PlayStation Plus haben, soweit man es jetzt verstanden hat, und das Spiel auch nicht besitzen, kann der einfach für eine Zeit per Stream eben einfach dein Control übernehmen und für dich spielen, wenn du zum Beispiel irgendwie einen Boss nicht schaffst oder irgendwo Hilfe brauchst oder eine besonders schwere Sprungpassage zu einer versteckten Kiste, die du gerade einfach nicht hinkriegst und er macht sie halt eben schnell für dich, wenn er dir quasi eh schon dabei zuguckt, solche Sachen eben. Oder wirklich auch einfach straight up Co-op spielen. Dafür braucht man allerdings wahrscheinlich PlayStation Plus, so wie es derzeit aussieht. Genau. Und dann ist es aber trotzdem so, dass man das Spiel nicht benötigt und kann einfach wirklich zusammen Co-op spielen, bis zu 2 Stunden. Das Ganze hat eine zeitliche Begrenzung. Kann man dann zusammen rumbrettern. Kann auch sein, dass dann diese 2 Stunden begrenzt, man weiß nicht nur, dass es also, gesagt, zwei Stunden. Ich verwechsel jetzt gerade, was die 2 Stunden, die sind bei Far Cry 4. Ach so, die waren bei Far Cry 4, genau, also okay. Bei das SharePlay funktioniert eben so, dass wenn man den Controller eben aus der Hand geben möchte an anderen, dann muss derjenige, der das Spiel besitzt, muss auf jeden Fall Plus-Mitglied sein, der andere nicht. Richtig, und beim Co-Play müssen beide PlayStation Plus besitzen und die Gaming-Sessions sind begrenzt auf 1 Stunde. Ah, das war das. Genau, richtig, du hast 1 Stunde, aber du hast unbegrenzte Anzahl von Sessions. Damit wollen sie halt verhindern, dass jemand wirklich einfach sich 8 Stunden hinsetzt und das Spiel zusammen spielt. Was natürlich theoretisch immer noch möglich ist, aber es gibt sozusagen ein kleines Hindernis, also dass du halt dich halt sozusagen neu einloggen musst und so weiter. Sie wollen natürlich auch, dass dann die Leute dann vielleicht auf den Geschmack kommen und sagen, okay, für dieses ganze, sage ich jetzt mal, völlig grenzenlose Coop kaufe ich mir halt das Spiel dann doch nochmal, um eben Coop spielen zu können. Also an sich, Manny hat schon gesagt, es war auch eine der größeren, überraschenderen Ankündigungen. Das wird dann auf jeden Fall mit der 2.0er Firmware rauskommen, die jetzt demnächst rauskommen soll. Genaues Datum haben wir noch nicht für die PS4. Natürlich haben jetzt manche, nachdem jetzt rauskommen ist, dass es die 60-Minuten-Limit gibt, natürlich ein bisschen aufgeregt, gesagt, naja, das limitiert das Ganze ja schon wieder. Stimmt, aber finde ich trotzdem immer noch, sag ich jetzt mal, okay, dafür, dass du dann unlimited, sag ich mal, Sessions hast. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht erwartet, dass du jetzt wirklich dann das komplette Spiel, ohne dass du selbst kaufst, einen Kopf spielen kannst, weil ich glaube auch, dass viele Thirds dann einfach da dagegen gewesen wären. Ich meine, wenn ich halt mir vorstelle, ich kaufe mir halt Borderlands und alle meine Freunde können theoretisch mit mir grob das Spiel, ohne selbst das Spiel kaufen zu müssen. Glaub nicht, dass Gearbox und 2K da so glücklich damit gewesen wären, aus wirtschaftlicher Basis. Aber ich finde, der Deal an sich ist schon ganz fair, meiner Meinung nach. Ja. Definitiv, muss ich auch sagen. Also ich finde, also ist halt letztendlich geschenkt, ne? Kann man sich, glaube ich, nicht groß drüber beschweren. Ist halt auch die Frage, wie gut das funktioniert, weil sie gesagt haben, du musst weder das Spiel besitzen noch runterladen. Das heißt, es wird wohl über Streaming funktionieren. Eine andere Möglichkeit gibt's nicht. Ich bin eh sehr gespannt, wie es mit dem Streaming allgemein funktioniert. Das ist ja sowieso das große Problem so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass eben Streaming im Normalfall mit unseren Internetverbindungen einfach nicht so wahnsinnig geil funktioniert. Ja, das muss man jetzt halt abwarten. Und da du jetzt Stream auch schon angesprochen hast, vielleicht auch noch ganz interessant, PlayStation Now, haben sie auch noch was kurz dazu gesagt, nämlich dass PlayStation Now auch nächstes Jahr in Europe launchen soll. Nähere Informationen gab es jetzt noch nicht, außer dass die Beta dann nächstes Jahr zunächst in Großbritannien starten soll. Wann das dann in Deutschland der Fall ist, da gab es noch keine Informationen zu, aber ich denke dann auch mal im Laufe des nächsten Jahres. Und da bin ich auch manchmal gespannt, wie die Preise in Europa sind. Weil normalerweise sind die Preise in Europa noch teurer als in Amerika. Und wir haben ja letztens erst über die amerikanischen Preise geredet. Und wenn sie dann noch teurer sind, dann ist das absolut völlig unmöglich, dass das funktioniert. Ja, allerdings, das stimmt. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen zur Sony-Konferenz. Weil natürlich, die haben natürlich viele Spiele gezeigt und ich kann ja, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, dass die Pressekonferenz mir extrem gut gefallen hat. Sehr gutes Handling, sehr gutes Pacing, gute Ankündigungen, gute, sage ich mal, nähere Informationen zu bereits angekündigten Spielen, einfach ein sehr gutes Package. Eine der besten Sony-Pressekonferenzen, die ich bisher gesehen habe. Ja, absolut. War definitiv sehr erfolgreich. Das muss ich auch sagen. Mir hat es auch, wie gesagt, gut gefallen, dass einfach so viele Spiele insgesamt überhaupt dabei waren, über die wir jetzt gleich noch reden werden, definitiv. Aber es war wirklich wieder sehr viel und tatsächlich auch wirklich Ankündigungen. Nicht so, wir haben auf der E3 schon gesehen, hier gibt es nochmal einen neuen Gameplay-Trailer, sondern wirklich auch Dinge, die jetzt wirklich das erste Mal gezeigt wurden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu Microsoft. Da gibt es letztendlich definitiv auch was zum Spiel zu sagen. Ich glaube, das eigentlich interessanteste überhaupt waren die Bundles, die angekündigt wurden. Genau, also mit den Microsoft neuen Spielen. Hat drei Bundles angekündigt für die Xbox, und zwar zunächst mal eine weiße Xbox One, die dann exklusiv zusammengebundelt wird mit Sunset Overdrive, die für 399€ rauskommen soll, ohne Kinect, und eine Xbox One Version, eine schwarze mit FIFA 15 ebenfalls für 399€, und für alle Fans von Call of Duty gibt's ein Bundle mit Call of Duty Advanced Warfare zusammen mit einer Xbox One, die aber 1 TB statt 500 GB Festplatte hat. Die kostet aber allerdings 499€, also 100€ mehr, und ebenfalls ohne Kinect, aber ja, mit einem speziellen Call of Duty Advanced Warfare Design eben für die Xbox One. Die Sachen wurden halt eben angekündigt. Dann halt noch ein paar kleinere Sachen, dass halt zum Beispiel Smite jetzt für Konsolen zuerst jetzt auf der Xbox One kommt, das haben sie angekündigt. Aber ich glaube, das, was wirklich für die meiste Kontroverse auf der ganzen Messe dann gesorgt hat, war, insgesamt, war dann Square Enix und Crystal Dynamics, nämlich da ging es um Rise of the Tomb Raider und, Ja, das war tatsächlich ein bisschen kritisch, weil letztendlich nur gesagt wurde einfach, dass das Ganze exklusiv für die Xbox kommt. Es wurde nicht gesagt, first exclusively on Xbox. Oder überhaupt first release on Xbox oder so. Der genaue Wortlaut war einfach, Rise of Tomb Raider will launch Holiday 2015 exclusively on Xbox. Und das, was daraus natürlich alle geschlossen haben, war, das kommt exklusiv, und zwar für eigentlich immer exklusiv. Die Formulierung klang nach, das Spiel ist ein Exklusivtitel für die Xbox One. Was ein Riesendeal gewesen wäre. Also ich meine, warum sollte Square Enix den Nachfolger zum ziemlich erfolgreichen Reboot der Serie exklusiv für die Xbox bringen? Da gab es super viele Leute, die gesagt haben, das kann gar nicht sein, das muss zeitexklusiv sein. Aber so richtig sicher, ja, konnte man sich dann doch nicht sein, weil halt, sie standen halt da vorne und haben gesagt, exclusively an Xbox. Und dann gab es das nächste Problem, dass sich natürlich einfach jemand dazu hätte äußern können. Ich meine, alle müssen mitgekriegt haben, dass es eine große Kontroverse gab. Square Enix, Microsoft, Crystal Dynamics, wer auch immer. Trotzdem wurde sich mehrere Tage lang nicht dazu geäußert, was natürlich die Gerüchte nur noch vermehrt hat, dass alle Leute dachten, naja, wenn niemand jetzt quasi das Ganze dementiert, dann muss es ja irgendwie anscheinend doch exklusiv sein. Dann gab es auch zwischendurch dieses schöne Gespräch mit Shuhei Yoshida, den sie darauf angesprochen haben. Vielleicht kannst du das nochmal kurz rekapitulieren, weil selbst der schien ja nicht so wirklich zu wissen, was da passiert. Ja, in einem Interview mit Eurogamer hat nämlich Yoshida auch, da wurde er auch darauf angesprochen, ob er die Xbox-Pressekonferenz gesehen hat. Er hat gesagt, ja, jetzt im Twitter verfolgt, beziehungsweise im Ticker verfolgt, und er war auch überrascht von dieser Rise of the Tomb Raider Announcement. Das heißt, Sony wusste gar nichts davon, von diesem Deal. Und war eigentlich auch bis dahin überzeugt davon, dass das ein Multiplattform-Titel ist. Und auch die Frage, ja, kommt es denn vielleicht noch auf die PlayStation? Meinte, naja, wir wissen es nicht. Sie haben ja gesehen, dass die Message recht unklar war. Und man hat ja auch Phil Spencer dann auch mehrmals darauf angesprochen. Und man hat dann jedes Mal keine so klare Antwort gekriegt. Also er hat dann versucht, so ein bisschen um den Preisen frei rumzureden. Gemeint so, ja, ich kann nicht für Square Enix sprechen. Und wir haben diesen Deal. Und ich kann nur über diesen Deal von unserer Seite aussprechen. Blablabliblub. Bis dann irgendwann er sich dann zu dem Satz hat hinreißen lassen. Yes, it has a duration. Punkt. Und alle so, oh, sag das doch einfach. Man muss sich das wirklich aus der Nase ziehen. Und dann hat auch Crystal Dynamics ein paar Tage später dann auf ihrem Blog-Eintrag dann erstmal angefangen. Ja, es tut uns wirklich leid, dass wir dass das nicht klar war, blablabla. Ja, wir haben gesagt, es erscheint exklusiv, also es wird auf jeden Fall exklusiv erstmal für Xbox One und Xbox 360 launchen, aber ja, unser Deal hat eine zeitliche Begrenzung. Dimension. Es ist einfach timed exclusive. Genau, wir wissen immer noch nicht, wie lang diese zeitliche Exklusivität ist, aber sie ist auf jeden Fall da, Punkt. Das heißt, es kommt definitiv auch für die anderen Plattformen. Genau, also es kommt für die anderen Konsolen, also für die PS4 wird es wahrscheinlich kommen, für die PS3 nehme ich mal an und für den PC dann wohl auch, weil der PC ja auch sozusagen ausgeschlossen ist erstmal, was ja auch für ein großes Aufruhr gesorgt hat, verständlicherweise. Wii U nehme ich mal, da gehe ich davon aus, dass sie das nicht kriegt, weil ganz die Wii U davon gar abgesehen, aber glaube ich einfach nicht. Aber ja, ihr werdet es irgendwann auf den anderen Plattformen auch spielen können. Die Frage ist nur, wann. Also wir reden jetzt von einem Titel, der halt überhaupt erst Holiday 2015 erscheint. Das heißt, ich nehme an, vor 2016 werdet ihr das neue Tomb Raider nicht spielen. Auf der PC. Und selbst wenn, muss ich auch sagen, dass diese Timed Exclusive im Normalfall nicht bedeuten, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 3 Monate lang warten musst. Also im Normalfall, denke ich, sind das ein paar Wochen. Ja, naja, nee, weil so wie das, ich glaube wirklich, dass es ein bisschen länger sein könnte. Das könnte schon so eine Art Time Exclusivity sein, wie bei Mass Effect damals. Das waren, glaube ich, 1 Jahr oder so. Damals für die Xbox 360. Das war 1 Jahr? Oder echt? Sogar noch länger. Ja. Okay. Also, wie das klang das nicht nur nach ein paar Wochen. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, wir können jetzt immer sagen, okay, es ist eine Duration, aber ich habe das schon das Gefühl, dass die Duration ein bisschen länger ist als ein paar Wochen. Glaube ich jedenfalls. Gut, ja, wenn das tatsächlich der Fall wäre, wäre das schon wieder ein bisschen spektakulärer, aber in jedem Fall ist es auf jeden Fall nur Timed Exclusive, ja. Zusammenfassend muss man dazu einfach sagen, schlecht gehandelt, fertig. Ich glaube, es war ein PR-Stunt. Es war absolut, es roch alles nach PR-Stunt. Es roch alles danach, dass das Absicht gewesen ist. Es wurde sich so am Nachhinein entschuldigt. Ja, wir haben es eigentlich falsch formuliert, aber warum braucht denn Crystal Dynamics 5 Tage, um es offiziell zu bestätigen? Warum ist Phil Spencer so, warum sagt er nicht einfach, es ist Time Exclusive? Wo ist denn das Problem? Also, weißt du, es war wirklich, es hat sich so... Oder später hätten wir es eh rausgefunden. Natürlich. Das heißt, es hat sich einfach nur unnötig in die Länge gezogen und spätestens dann denke ich, das kann eigentlich fast kein Zufall gewesen sein. Davon abgesehen werden diese ganzen Sachen vorher eh approved. Es könnte ein Versprecher gewesen sein. Ne? Also, es hätte sein können, dass einfach die Person, die das präsentiert, sich einfach verspricht und im Originaltext stand First oder Timed oder irgendwas, was darauf hinweist, dass es eben nur ein zeitlich begrenztes Exclusive ist. Aber selbst in der Pressemitteilung, die nochmal gedruckt schwarz auf weiß stand, war es genauso formuliert. Das heißt, es war mit Absicht so formuliert und es war so absegnet worden, dass es so formuliert wird. Und dann muss es doch schon Absicht gewesen sein, weil jedem Bewusstsein gewesen sein muss, dass das falsch verstanden werden kann. Das war jetzt ja wohl bitte keine Überraschung, dass die Leute da standen und sagen, oh Gott, wie kommen denn die da drauf? Und dann braucht man 4 Tage, um sich wieder zurechtzufinden, um mal kurz einen Blog-Eintrag auf der eigenen Website zu verfassen. Also ich finde es tatsächlich ein bisschen, ich finde, so als PR-Stunt ist es ein bisschen nach hinten losgegangen. Mich hat es eher genervt. Und ich habe es auch nicht verstanden, warum Crystal Dynamics 4 Tage braucht, um es dann wirklich einfach mal definitiv zu formulieren. Halte ich für unnötig und blöd einfach. Aber das mal dahingestellt, war es auf jeden Fall ziemlich spektakulär, weil in der Zeit dann tatsächlich nicht so ganz klar war, ob das überhaupt jemals für irgendwas anderes kommen würde als Xbox. Und das ist natürlich dann schon, wäre ein großer Deal gewesen. Wenn es tatsächlich so gewesen wäre, dass jetzt das neue Tomb Raider nur noch für die Xbox erschienen wäre. Aber, wie gesagt, war ein Glück auch nicht der Fall. Ja, da stimme ich dir vollständig zu und ich habe jetzt übrigens nachgeguckt, Mass Effect 1 waren sogar 5 Jahre. 5 Jahre? Ja. Dann warst du einfach exklusiv, könnte man sagen. Ja. Ich meine, weil Microsoft das damals auch gepublished hat selbst, also... Und zumal, glaube ich, war auch einfach die Sache, also 5 Jahre Timed Exclusive ist in dem Sinne, finde ich, glaube ich, ein bisschen irreführend, weil ich nicht glaube, dass es wirklich Timed Exclusive war. Ich glaube, es war einfach exklusiv und nach 5 Jahren habe ich überlegt, wir können es auch mit mehr Profit noch für die anderen Konsolen rausbringen, aber... Beziehungsweise, ich glaub, beziehungsweise Mass Effect 2 war dann 1 Jahr, genau, da habe ich es wahrscheinlich verwechselt. Mass Effect 2 war 1 Jahr. Ja, also ich habe das Gefühl, dass gerade beim ersten, glaube ich, mit den 5 Jahren heißt das eher, dass es einfach exklusiv war und sie im Nachhinein die Exklusivität aufgehoben haben. Aber ich glaube nicht, dass es von Anfang an geplant war, nach 5 Jahren bringen wir es auch für die anderen Konsolen raus. Also das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber gut, wer weiß, vielleicht war auch das der Fall. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Exklusivtiteln, die beiden haben. Also die Sachen, 3, wir sollten Nintendo nicht vergessen, dass sie noch da sind. Stimmt, es gibt noch einen Exklusivtitel für Nintendo. Nintendo hatte keine Pressekonferenz, deswegen haben wir jetzt Nintendo natürlich... komplett rausgenommen aus diesem Teil. Das soll natürlich nicht bedeuten, dass Nintendo nicht da war. Nintendo hatte auch seinen Stand auf der Gamescom natürlich. Und wir werden natürlich auch noch über Nintendo kurz reden. Richtig. Aber genau, also zu den exklusiven Titeln. Ich meine, in dem Sinne muss man sagen, zu den 4 Plattformen, weil wir haben auch einen PC-exklusiven Titel, den wir mit reinnehmen können und werden. Ja, aber starten wir vielleicht einfach gerade mal mit dem wir aufgehört haben, Microsoft, Quantum Break und Sunset Overdrive. Beides, glaube ich, also für mich Quantum Break definitiv der spannendere Titel. Ich glaube, du hast auch definitiv Bock auf Sunset Overdrive. Mir hat es auch Spaß gemacht, wir haben es gespielt, da werden wir jetzt gleich noch was zu sagen. Vielleicht fangen wir mal mit Quantum Break an, weil es, glaube ich, der größere Deal ist. Ja. Es gab Gameplay zu sehen in einem Trailer. Ja, erste neue Gameplay seit dem Reveal damals. Richtig. Für alle auch einsehbar, also einfach mal nach Quantum Break Gamescom Gameplay suchen, da werdet ihr das einfach finden. Und ich muss sagen, ich bin skeptisch. Also ich habe am Anfang, war ich ziemlich interessiert an dem Titel, bin's auch immer noch, weil ich die ganze Mechanik cool fand und das Gefühl hatte, wie der erste Trailer aufgebaut war, wie sie in diesem Zimmer rumgelaufen sind, diese Scherben verschoben haben, die einfach in der Luft hingen und sowas. Die ganze Idee von dieser Time-Bubble fand ich sehr, sehr cool. Jetzt, wenn man das Gameplay gesehen hat, habe ich das Gefühl gehabt, im reinen Gameplay, wo es eben nicht um spezielle Story-Momente geht, ist es letztendlich nichts anderes als eine Art glorifizierte Bullet-Time, die ein bisschen anders funktioniert. Da ich also wirklich die Zeit gesondert in Time-Bubbles anhalten kann, ist es quasi einfach nur was, kurz Gegner einfrieren, auf ihn ballern und dann läuft er wieder los. Es gibt Gegner, die immun dagegen sind. Er kann zum Beispiel ganze Bereiche komplett einfrieren. Er kann die Zeit anhalten und wieder beschleunigen und solche Geschichten. Also er kann natürlich wesentlich mehr als mit der Bullet-Time, aber es ist einfach nur eine etwas manipulierbarere Bullet-Time, wenn man einfach rein von der Spielmechanik ausgeht. Und das finde ich persönlich ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Und alles andere sieht einfach aus wie ein Third-Person-Shooter. Also fand ich jetzt da nicht besonders spektakulär oder interessant aus. Was gut gelöst war, war die Grafik auf jeden Fall. Ich fand die ganzen Effekte, die zu dieser Time-Sache geführt haben, das Zersplittern der Person so ein bisschen in der Wahrnehmung deines Protagonisten, weil eben, wie gesagt, diese Zeit immer wieder mal stoppt und wieder schneller läuft und sowas. Das fand ich, war sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Ansonsten, ja, muss ich sagen, bin ich jetzt danach eher wieder ein bisschen skeptischer geworden. Also so spielmechanisch sah das jetzt Ganze doch nicht mehr so spektakulär aus, wie ich dachte. Coole Idee, mechanische Umsetzung, wirklich jetzt für auf mich nicht so super innovativ. Weiß nicht, wie es dir dabei ging. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu in dem Sinne, dass grafisch war das sehr gut. Mit, glaube ich, ja, eines der hübschesten Spiele, die ich für die Xbox One jetzt gesehen habe. Auch die, du hast die Effekte auch schon angesprochen. Sah alles super fantastisch aus. Ich meine, ich glaube, Remedy ist auch eigentlich dann auch dafür bekannt, dass sie auch grafisch gute Spiele hinkriegen. Vor allem atmosphärisch in der Grafik. Ja, gameplay-technisch muss ich jetzt sagen, ich war jetzt in dem Sinne vielleicht nicht enttäuscht, weil ich eigentlich schon damit gerechnet habe, dass es ungefähr so sich spielen wird. Also was die ganze Third-Person-Mechanik so angeht, hatte ich schon auch am Anfang so ein bisschen das Gefühl, das wird halt ein bisschen wie Alan Wake dann auch werden, letztendlich. Was ich dann vielleicht, wo ich dann jetzt noch nicht Skepsis, aber was ich mir gewünscht hätte, ist, dass sie mehr Informationen dazu gehabt hätten, wie sie das jetzt Ganze mit dieser TV-Series und so verbinden wollen, weil es ja eigentlich dieser Punkt ist, der das Ganze nicht für mich interessanter macht, aber der das Spiel an sich interessant macht, weil sie eben in der Hinsicht eine neue Art von Erzählstruktur und Game Design eigentlich einführen möchte. Und da hätte ich mir ehrlich gesagt mehr Informationen erwartet. Das, was man jetzt gesehen hat, sah grafisch gut aus. Vom Gameplay her, ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass es Spaß machen kann, aber wie du schon sagst, das vielleicht nicht ganz so spektakulär, wie man sich vielleicht manchmal vorgestellt haben. Aber ich finde da eben diesen Punkt, den man sich ja eigentlich auch stärker machen sollte, weil man sich davon eben oder damit eben von der Konkurrenz absetzt, da hätte ich mir jetzt noch ein bisschen mehr erwartet oder mehr erhofft und bleibe es mal abzuwarten, wie das jetzt eigentlich genau funktionieren wird mit dieser ganzen Einbindung mit TV-Serie und so weiter. Da muss man jetzt wahrscheinlich erstmal noch abwarten. Ja, definitiv. Da hast du recht, das habe ich jetzt gerade ganz weggelassen, aber das stimmt definitiv. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr noch irgendwie erhofft, dass sie vielleicht dazu was sagen. Wie wir ja schon vorher mal drüber spekuliert hatten, wie das Ganze dann läuft, kommt da wöchentlich wirklich eine Episode? Ist das auch ans Gameplay gekoppelt? Also kriegst du auch das Gameplay nur episodenhaft? Wie funktioniert das Ganze? Was ist mit Leuten, die außerhalb der USA wohnen? Wird es überhaupt im Fernsehen ausgestrahlt? Und. Da gibt es ja wirklich tatsächlich noch ziemlich viele offene Fragen. Warten wir jetzt mal ab, aber trotzdem immer noch ein interessantes Spiel. Sunset Overdrive, ja, haben wir gespielt. Haben eine kurze Multiplayer-Koop-Partie gehabt, wo man einfach gegen so Wellen und Wellen von Zombies und Monstern sich eben prügeln muss mit, ich glaube, wir waren insgesamt sechs Leute? Ich glaube, wir waren sechs Leute. Sechs Leute plus der eine Mitarbeiter. Genau, also ein Game Master quasi, der uns erklärt hat, was wir machen müssten. Hat sich schon sehr lustig und unterhaltsam gespielt. Es ist tatsächlich so dieses Tony Hawk meets Third-Person-Shooter so ein bisschen. Ich hätte mir ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit gewünscht. Das lag vielleicht auch ein bisschen am etwas begrenzteren Level. Du hattest jetzt eben so ein Level, das logischerweise für so Waves aufgebaut war. Zwei Eingänge in so eine kleine Fortress und dann oben eben so Stromleitungen und sowas, den du lang surfen kannst. Insgesamt surfst du einfach nur hin und her. Also, oder hängst dich eben dran mit deinem Brecheisen oder sowas. Spielte sich jetzt von der Bewegung her relativ langsam, hatte ich noch das Gefühl, hat aber trotzdem schon Spaß gemacht, weil du eben im Verhältnis dennoch wesentlich beweglicher warst, als du in manch anderem Shooter wahrscheinlich bist. Und die Waffen abgedreht, der Grafikstil, was so passiert, definitiv sehr, sehr unterhaltsam. Hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie hast du es empfunden? Du warst eh ein bisschen interessierter? Ich meine, ich habe ja schon eine persönliche History mit Insomniac Games und ich bin ja auch ein Fan von den Ratchet & Clank Games immer gewesen. Fand die Spiele auch eigentlich immer ganz cool und ganz lustig und ich muss auch sagen, ich habe mich dann auch in Sunset Overdrive recht schnell dann damit zurechtgefunden. Also, dieses Surfen auf Schienen und so weiter, das haben sie auch in den neueren Ratchet & Clank Spielen schon probiert, also in bestimmten Levels und ich mag auf jeden Fall dieses ganze bunte, übertriebene, nicht so ernst nehmende, diese ganze Atmosphäre ist auf jeden Fall schon mal super cool. Die Waffen herrlich übertrieben, so wie ich es auch mag. Und definitiv. Es hat schon sich super gut gespielt. Also ich fand auch, es könnte noch ein bisschen schneller sein auf jeden Fall. Ist natürlich dann, kommt natürlich darauf an, wie das dann im Singleplayer ist, ob es dann auch Möglichkeiten gibt, dann sozusagen über Power-Ups und so weiter, das dann noch ein bisschen schneller zu machen, weil ich aus dem Trailer immer das Gefühl habe, dass es ein bisschen schneller geht und natürlich da ist noch eine größere Welt wahrscheinlich auch dann auch zu erkunden, als eben auf der Map, die wir gespielt haben. Aber an sich hat das auf mich schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Also ich glaube, das ist halt natürlich jetzt weniger ein Spiel, wo man sagen, oh geil, irgendwie gory, realistisch, blablabla, aber das Spiel konzentriert sich einfach darauf, dass einfach also Spaß machen soll und das hat mir auf jeden Fall, diese kurze Demo, die wir da gespielt haben, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich glaube da, dass da Microsoft sich da einen ganz guten Exklusivtitel auf jeden Fall geangelt hat. Ja, definitiv. Also Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, ja, das muss ich auch sagen. Also war durchaus unterhaltsam. Wie gesagt, ich habe ja auch wirklich nichts davon groß erwartet und war auch nicht so wirklich interessiert an dem Spiel, aber jetzt so nach dem Spiel hat es schon, muss man schon sagen, zumindest das Gameplay macht schon durchaus Fun. Vor allem, wenn man eben so koop-mäßig in der Gegend rumbrettert. Was ich mir ein bisschen gewünscht hätte in der Hinsicht, wäre, dass man vielleicht noch ein bisschen mehr Interaktion mit den anderen Spielern hat, gerade weil es eben so viel Bewegungsfreiheit gibt, dass man zum Beispiel, weiß ich was, irgendwie so gemeinsam auf so einem Ding surfen kann oder so ein Gedödel oder sich gegenseitig irgendwo hochhebt oder so. Dergleichen habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen. Kann sein, dass es sogar gegangen wäre bei uns einfach nicht erklärt wurde, weil nicht genug Zeit war, kann natürlich auch sein. Beziehungsweise, wenn du da mit Fremden manchmal rumspielst, dann da fummel ich hin und her so. Ja gut, aber ich meine, wir waren ja immerhin sogar per Skype verbunden, wir konnten ja alle miteinander reden und so. Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass immer, wenn das möglich war, dass die anderen Leute dann immer doch recht ruhig waren. Das war dann auch später bei Evolve, so, da werden wir da wahrscheinlich nachher noch drauf eingehen. Nee, da war, glaube ich, nicht der Einzige, der gequatscht hat. Auf jeden Fall. Wir zwei haben wir die ganze Zeit gequatscht. Stimmt. Ja, das stimmt natürlich. Und es war natürlich auch nicht wirklich nötig, sich abzusprechen. Man läuft dann in der Gegend rum und er schießt Zombies. Ja. Das war's. Man muss auch dazu sagen, ich als Nicht-Konsolierer und absoluter Loser und nicht interessiert im Spiel, habe sogar gewonnen tatsächlich, die Challenge. Und hab dafür ein T-Shirt geschenkt gekriegt. Yay! Das muss man jetzt einfach nur mal am Rand erwähnen. Also, ne? Ich als absoluter Nicht-Konsolenspieler habe dich auf deinem Terrain geschlagen, Joe. Das muss man schon auch mal sagen. Er hat einfach Glück, dass er immer die ganzen Critical Hits gekriegt hat. Nein, das war schon können, habe ich das Gefühl gehabt. Das war schon können. Ja gut, dann gehen wir mal weiter zu Sony und auf deren Exklusivtitel so ein bisschen ein. Das sind der 3 und zwar natürlich erstmal vorweg Bloodborne. Das war natürlich für uns das Interessanteste, Spektakulärste. The Order und Tearaway. Dann würde ich sagen, ja, fangen wir gleich mit Bloodborne an. Bloodborne hast leider nur du gespielt, weil du es am Mittwoch schon gesehen hattest und es im Nachhinein dann in den anderen Tagen, auch ein bisschen Sonys eigene Schuld, einfach endlos lange Schlangen gab und ich ganz klipp und klar gesagt habe, ich würde es unbedingt spielen wollen eigentlich, aber gleichzeitig kann ich es auch nicht rechtfertigen, jetzt hier 4 Stunden lang zu stehen für ein Spiel, das du schon gespielt hast. Da soll man vielleicht lieber andere Dinge tun, die ein bisschen höher auf der Liste stehen. Schade drum auf jeden Fall, aber immerhin kannst du erzählen, was du so erlebt hast mit dem Spiel. Ich war ja mittwochs dann schon drin und selbst mittwochs habe ich stand ich halt 2 Stunden beim 18er-Bereich bei Sony, weil Bloodborne natürlich in dem großen Bereich ist, wo sie ihre ganzen 18er-Spiele haben und man dementsprechend dann auch sozusagen dann sich in der Booth eigentlich hätte frei bewegen können. Und ich habe mich da schon gefragt, warum das so lange dauert, weil es halt Mittwoch und es war auch in der Booth nicht so viel los. Aber das Problem war einfach, sie hatten in der großen 18er-Booth, sie hatten zwei, sie hatten noch einen, so einen kleinen Truck, wo man es auch hätte spielen können, aber in der großen Booth hatten sie nur 6 Spielstationen für Bloodborne. Und sie haben nicht damit gerechnet, dass Bloodborne einen so großen Andrang finden würde. Und dementsprechend war es halt so was geplant. Was merkwürdig ist. Ja, was merkwürdig ist. Was, ich meine, klar, es ist schon ein bisschen mehr Nische als so ein Mainstream-Titel wie jetzt vielleicht die Order. Aber trotzdem hätten sie vielleicht auch bemerken können, Hardcore-Gamer gehen wahrscheinlich, sind wahrscheinlich die, die auf die Gamescom gehen. Und da ist Bloodborne mit so eines der most highly anticipated titles momentan. Und das Problem war dann eben, dass die Booth an sich schon viel Platz, noch viel mehr Platz hatte, aber alle Leute, die dann immer reingelassen wurden, sich dann sofort bei Bloodborne angestellt haben, sozusagen dann die halbe Booth daraus bestand aus Leuten, die vor Bloodborne standen, gewartet haben. Und das heißt, es gab dann Rückstau auf die eigentliche Schlange und was dann dazu geführt hat, dass sie dann irgendwann Leute dann rausgenommen haben, die dann gesagt haben, sie wollen eh kein Bloodborne spielen, die durften dann einfach die Lines skippen und reingehen. Während die Leute, die dann die ganze Zeit in der Reihe standen, inklusive mir, dann, wenn sie reingegangen sind, noch so einen speziellen Fastline-Pass für Bloodborne gekriegt haben und nur die Leute mit diesem Pass durften dann auch im 18er-Bereich in den Bloodborne-Bereich rein. Ja. Und das hat 2 Stunden gedauert, das waren 2 sehr kostbare Stunden, weil ich nur 6 Stunden am Mittwoch hatte. Mich auch ein bisschen geärgert, weil das erste war, was ich gemacht habe. Im Endeffekt war es die richtige Entscheidung, dass es das erste war, was ich gemacht habe. Und ich hatte dann die Gelegenheit, Bloodborne zu spielen. Leider nur 10 Minuten. Aber was soll ich sagen, es war fantastisch. Man fühlt sich sofort an Souls erinnert, also jeder, der irgendwie schon mal an Souls gespielt hat, der wird sofort mit der Steuerung einigermaßen vertraut sein. Natürlich das Einzige, was natürlich neu war, war, man hat plötzlich kein Schild mehr. Stattdessen, statt dem Block, hat man die Möglichkeit, seine eigene Waffe, man konnte aussuchen, entweder zwischen dieser Sawblade oder eben eine Axt, kann man sie eben ausklappen und eben länger machen. Dadurch ist das Moveset ein bisschen anders, du hast eine höhere Reichweite, bist ein bisschen langsamer, aber in bestimmten Situationen recht nützlich. Und auf der eigentlichen Parry-Taste, nämlich L2, hat man jetzt nämlich die Schrotflinte, die ja auch schon präsentiert wurde. Und das Level-Design, also das, was ich bisher schon gesehen habe, wirkt auch auf jeden Fall sehr viel ähnlicher als zum Beispiel Dark Souls 2, als Dark Souls 2. Ich habe schon auf viele Türen oder Tore bin ich gestoßen, die ich nicht aufmachen konnte, die von der einen Seite verschlossen waren. Also auf jeden Fall schon mal sehr viel Potenzial, da das ist eben wieder so verwinkelt und interconnected world ist wie eben in Dark Souls. Hat dann auch die Gelegenheit, ein bisschen zu kämpfen. Das Erste, was man sofort auffällt, ist, die Kämpfe sind schneller. Das soll es aber nicht bedeuten, dass man das jetzt sofort mit einem Devil May Cry gleichsetzen muss, wie das manche besorgte User dann gleich getan haben. Es ist schneller, was daran liegt, dass du beweglicher bist, weil du eben auch kein Schild hast, sondern du dich rein aufs Ausweichen sozusagen verlassen musst. Und auch die Gegner noch ein bisschen aggressiver sind als in Soul. Sie sind ein bisschen schneller, gehen auch aggressiver auf dich drauf. Haben auch schnell gemerkt, dass dann die neuen Mechaniken dann eben so sind, dass die Rolle zwar immer noch da ist zum Beispiel, aber wenn man zum Beispiel auf einen Gegner angelockt ist dass, und man dann zur Seite ausweicht, dass er dann keine Rolle mehr macht, sondern so eine Art ganz schnellen Sidestep, ähnlich wie in Tales of Graces zum Beispiel. Und man dann in dieser Sekunde dann auch teilweise dann eben mit der Schrotflinte kontern kann oder eben mit den normalen Attacken auf den Konter ansetzen kann. Ganz interessant war, dass die Parry-Mechanik immer noch ein bisschen mit drin ist. Zwar nicht mehr mit dem Schild, aber wenn du kurz bevor ein Gegner dich eben trifft, du ihn mit der Schrotflinte triffst, dann stunst du den anderen und hast dann die Möglichkeit eben mit einer Riposte dann nochmal extrem mehr Schaden zu machen. Du hast aber auch begrenzte Munition mit der Schrotflinte. Du hast auch schon gemerkt, die Schrotflinte macht fast keinen Schaden und die ist wirklich nur so als, sag ich jetzt mal, als Lückenöffner wirklich da. Man hätte auch in der Demo, wie ich im Nachhinein auch festgestellt habe, hätte man noch bis zu einem Boss kommen können, aber dafür hat die Zeit bei mir leider nicht gereicht. Und ich muss dann auch sagen, ich bin auch einmal in der Demo gestorben, obwohl der Schwierigkeitsgrad für die Demo schon ein bisschen runtergesetzt wurde. Ganz einfach deswegen, weil ich das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt eine riesen Gruppe von Menschen. Und da sollte ich jetzt eigentlich nicht rein, also das weiß ich als Solo-Spieler, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt keine Lust zurückzulaufen. Ich gehe jetzt einfach mal rein und bin halt rein in diese Gruppe, dachte, oh, keine Ahnung, Molotow-Cocktail rein, funktioniert schon. Dann wurde ich plötzlich angeschossen, wollte mein Schild heben, hab dann gemerkt, ich habe kein Schild und ja. Und schon war's kacke. Also definitiv, jeder, der Souls gemocht hat, wird potenziell dieses Spiel auch lieben. Ich habe nach diesen 10 Minuten sofort das Gefühl gehabt, ich muss dieses Spiel jetzt sofort haben. Und nachdem ich jetzt auch das andere Gameplay gesehen habe, was sie jetzt noch im Nachhinein veröffentlicht haben, muss ich sagen, ich kann es gar nicht erwarten, dieses Spiel zu spielen. Glaube ich, ja. Richtig gut. Technisch vielleicht noch kurz. Es lief schon einigermaßen flüssig. Es gab ein paar Framerate-Hiccups hier und da. Aber je nachdem, was es für ein Bild war, kann man das auf jeden Fall noch beheben. Aber ansonsten lief das schon sehr gut flüssig und auch sehr gut spielbar, muss ich sagen. Ja, klingt alles awesome, ne? wie schon beschrieben, hätte ich es auch super gerne gespielt und das war einfach irgendwie nicht so richtig drin irgendwie in unserer Zeitplanung und deswegen habe ich es nicht geschafft, aber es klingt alles total geil. Andererseits, es kommt eh exklusiv für die scheiß PS4 und da ich die nicht besitze, ist damit eh nicht viel zu wollen für mich. Entsprechend, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, irgendwie werde ich es wohl geregelt kriegen. Irgendwie, weiß ich was, sonst stelle ich mir der PS4 hier bei mir ins Zimmer oder spiel's bei dir oder was auch immer. Irgendwie werde ich das wahrscheinlich doch schon spielen müssen, das Spiel. Aber es klingt alles in jeder Hinsicht cool. Ein bisschen schnelleres Kampfsystem, eben ein bisschen mehr Möglichkeiten quasi oder ein bisschen mehr Zwang, eher auszuweichen und ein bisschen beweglicher auch zu sein, finde ich super cool, ehrlich gesagt. Ich habe eh immer eher Charaktere gespielt, die ausweichen bzw. parryen, deswegen wird mich der Verlust des Schildes gar nicht so groß stören, glaube ich. Die Waffe, dass sie eben in verschiedenen Modi so ungefähr anwendbar ist, finde ich extrem cool. Also alles, was du sagst, klingt awesome. Hätte noch gern gehabt, dass du vielleicht den Boss noch probiert hättest, wäre echt tatsächlich recht geil gewesen, wenn wir da noch was dazu sagen können, aber trotzdem, ja, klingt alles in jeder Hinsicht einfach awesome, aber ich meine, das ist halt Bloodborne, da müssen wir nicht viel zu sagen. Ich glaube, wir beiden waren sowieso schon Feuer und Flamme, als das Ding auch nur angekündigt war. Definitiv. Und jetzt, ja, wie gesagt, mega Hype. Mega Hype, ja. Ja, dann geht's gleich weiter mit einem kleinen Monolog von dir, den The Order 1886. Da kann ich auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Das ist auch eher das, was du gemacht hast, weil, wie gesagt, im Sony-Stand war ich einfach nicht. Es hat sich aber nicht gelohnt, sich dafür anzustellen. Ja, erzähl doch mal. Ja, Order war spielbar. Man hat einen Teil der Gameplay oder des Gameplays, was man da spielen konnte, schon mal kurz gesehen, aber ich hatte da die Möglichkeit, einen etwas längeren Abschnitt zu spielen. Und was ich sagen kann, ist, es sieht grafisch ziemlich beeindruckend aus, muss ich sagen. Das hat man in den Trailern auch schon gemerkt, aber jetzt auch während des Spielens mir aufgefallen, dass es grafisch sehr gut aussieht. Gameplay-technisch muss ich sagen, ich war da ja schon nach den ersten Trailern, Gameplay-Eindrücken ein bisschen skeptisch und die Skepsis bleibt jetzt auch nach dem eigenen Anspielen da, muss ich sagen. Es spielt sich sehr stark wie ein ganz normaler Third-Person-Deckenshooter à la Gears of War. Es gibt so ein paar Sachen, die das Ganze ein bisschen auffrischen oder versuchen aufzufrischen, eben zum Beispiel, dass man kämpft gegen, so wie ich weiß, Vampire oder Werwölfe oder auch ziemlich viele andere mystische Wesen und man hat mit seiner normalen Standardwaffe die Möglichkeit, entweder also auf zwei Modis umzuschalten, entweder ganz normal zu schießen, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Silver Bullets waren oder nicht, aber es ist höchstwahrscheinlich eben mit normalen Bullets zu schießen oder eben mit Bullets, die entzündlich sind. Und man musste dann bei vielen Gegnern eben so arbeiten, dass man eben diese etwas sich langsam und bewegenden Zündkugeln eben abschießt und dann mit den anderen Kugeln die dann wirklich entzündet, sodass man dann wirklich erstmal richtig viel Schaden, Feuerschaden bei den Gegnern entwickelt hat, weil man mit den normalen Waffen gar nicht wirklich viel Schaden oder teilweise gar keinen Schaden gemacht hat. Das bringt natürlich eine neue taktische Komponente mit ins Spiel. Der Abschnitt, den man gespielt hat, war so ein bisschen häuserkampfmäßig. Man muss sich dann so ein bisschen durch Gassen kämpfen und hat dann immer wieder Gegner auf den Dächern und so weiter gehabt. Es gab auch einige Quicktime-Events, die ich dann haben musste, und da fand ich das ja auch schon in den bisherigen Game-Demos schon teilweise ein bisschen übertrieben, weil wie oft man einfach irgendwie einen Button-Prompt hat. Bin ich jetzt auch noch nicht so überzeugt davon, wie das dann letztendlich funktionieren wird. Deswegen würde ich mal sagen, bin ich immer noch ein bisschen verhalten. Ich denke, die Leute, die sich einfach ein gut aussehendes Third-Person-Shooter-Erlebnis wünschen, die werden auf jeden Fall gut damit bedient sein. Ich meine, das Setting ist ja immer noch interessant. Aber ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Ich bin ja durchaus interessiert am Thema einfach und am Szenario. Finde ich eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt. Dieses Ganze, ja, dass auch Nikola Tesla irgendwie auftaucht und für dich Sachen baut und sowas, das ist immer ziemlich Hit and Miss. Ich mochte ja ehrlich gesagt Leonardo da Vinci in Assassin's Creed 2 nicht so gerne und so ein bisschen den Eindruck hatte ich bei Nikola Tesla jetzt auch. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ja, sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Szenario mit Werwölfen, anderen mystischen Wesen, bringt ja viel Spielraum für coole Gegner auf jeden Fall, und wenn das Gameplay einigermaßen funktioniert, dann, ja, wird das schon einigermaßen werden. Kann auch nicht genau einschätzen, wie viele Leute das jetzt tatsächlich interessiert. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, das ist schon definitiv ein Nischending, ne? Also. Ja, ich weiß nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es da durch den Third-Person-Shooter ist, auf jeden Fall etwas an sich schon etwas Größeres sein sollte als Bloodborne. Weil wir wissen auch, so erfolgreich Dark Souls auch ist und auch im Gamer-Kreisen auch richtig bekannt ist, die Verkaufszahlen sind halt keine, die du von einem, glaube ich, 1-2 Millionen maximal für Dark Souls. Das ist also im AAA-Bereich nicht wirklich riesig. Bei The Order kann ich mir schon vorstellen, dass da Sony auf jeden Fall sich da mehr erwartet. Und ich glaube auch, dass es sich von der Art und Weise, wie das Spiel ist, auf jeden Fall für die Masse ansprechender ist als Bloodborne, definitiv. Ja, definitiv, ja. Das muss ich auch sagen. Ja, Tearaway. Das ist ja eigentlich letztendlich nicht so wirklich ein neuer Exklusivtitel, sondern ja schon längst erschienen und raus. Aber es gibt jetzt halt eben demnächst die PS4-Version, die ja auch nochmal, ist das Tearaway Unfolded? Unfolded, genau. Ja, Unfolded, genau. Die ja auch nochmal so ein bisschen doch einiges an Extras irgendwie zu bieten hat. Hauptsächlich, glaube ich, eher so ein bisschen gimmicky Sachen, wie zum Beispiel eben das Nutzen der Lightbar oder eben allgemein das Nutzen des Controllers. Ihr kennt das ja ein bisschen aus dem Playroom, dass man eben so kleine Viecher im Playroom in den Controller saugen kann und dann hört man sie dann rumpeln, weil der Controller ja auch eben einen kleinen Lautsprecher hat. Sowas in die Richtung. Aber du meintest, dass du trotzdem ziemlich gespannt drauf bist, ne? Ja, also Tearaway ist natürlich, ist halt dadurch, dass ein Vita ein exklusiver Titel war, der als einer der wenigen Spiele wirklich die Vita-Features bis ins, ja, also eigentlich alle richtig gut nutzen, auch kreativ mit einbindet. Wo man auch das Gefühl hat, es war zum einen ein bisschen gimmicky, aber zum anderen macht es auch einfach viel Sinn, wenn man sich, also ich kann jetzt nicht spoilern, aber wenn man das Spiel dann auch spielt, machen diese ganzen Features auch einfach viel Sinn. Dass dann eigentlich alle gesagt haben, eigentlich kann man es ja nicht für die PS4 porten, weil du eben diese Vita-exklusiven Features eben brauchst. Aber Media Molecule wäre nicht Media Molecule, wenn sie es nämlich eben doch irgendwie probieren würden. Und hat sie halt schon gesagt haben, sie konnten Tearaway nicht einfach so porten, es hat nicht funktioniert. Aber wir können Tearaway einfach anders machen, indem wir einfach die DualShock 4 Features nutzen, sei es die Lightbar, sei es eben dieses Feature, was Merlin vorhin schon schon gesagt hat, sei es das Touchpad, was es auf der DualShock 4 gibt. Und es wird auf jeden Fall, also es ist ein halber Port nur, ungefähr, glaube ich, so viel ich weiß, 30% des Spiels sind komplett neu mit neuen Levels, die dann auch sozusagen für die PS4 extra gebaut worden sind. Und ich bin halt einer von denen, die Tearaway auf der Vita gespielt haben. Und natürlich ist es traurig, dass sozusagen einer der Kaufgründe für eine Vita jetzt wieder wegfällt damit. Aber andererseits, Tearaway hat sich auf der Vita leider nicht ganz so gut verkauft und ich bin dann doch der Meinung, dass es verdient hat, auch eine größere Menge von Spielern zu erreichen. Also deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass es eben ein Spiel ist, das mit sehr viel Liebe gemacht wurde, wo man das auch jede Sekunde lang, die man dieses Spiel gespielt hat, gemerkt hat. Und das auch kein straight up langweiliger Port zu sein scheint, sondern dass sich Media Molecule da auch wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie man das am besten auf die PS4 portet. Und deswegen glaube ich, dass einfach dadurch, dass es auf die PS4 kommt, dann erstens mal die IP vielleicht noch ein bisschen pusht und andererseits, naja, Media Molecule auf der PS4 definitiv etwas, was man im Auge behalten sollte. Ja, sowieso, ne? Also, das ist ja eh so. Und wie du schon gesagt hast, Media Molecule sind ja schon diejenigen, die sich am meisten Mühe geben, dann wirklich auch einfach diese ganzen Dinge, die vielleicht dem einen oder anderen gimmicky vorkommen, wirklich auf der Plattform auch zu nutzen. Und das ist schon ganz nett, das passt ja auch zum Stil des Spiels absolut. Von daher, Ja. Für mich, ja, wie gesagt, ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist nicht so mega spektakulär, weil das Spiel eben schon längst draußen ist. Und auch wenn es ein gutes Spiel war, dachte ich jetzt so, naja, PS4-Version, aber irgendwie sind wohl doch einige Leute durchaus begeistert davon. Es gibt halt viele, die vor allem im Westen natürlich keine Vita hatten und sich irgendwie schon gesagt haben, sie würden das schon ganz gerne spielen, aber können sie halt nicht. Beziehungsweise sie können schon, wenn sie sich eine Vita kaufen, wenn sie wollen. Sie müssen sich einfach eine Vita kaufen, aber ja, richtig. Die Vita ist ja, warum sie nicht so wahnsinnig erfolgreich haben, wir schon öfter mal besprochen. Ja, dann zum letzten Titel, über den du jetzt lange monologisieren darfst. Auch wieder so ein Titel, den ich versuche mich kurz zu halten. Bislang ist alles super. Auch so ein Titel, den ich durchaus interessant finde, aber wofür ich den ersten noch nicht gespielt habe und wer weiß, ob ich da jemals zu kommen werde. Bayonetta 2, denn wir sind mittlerweile bei den Exklusivdeals von Nintendo angekommen. Da lassen wir natürlich erstmal alle Nintendo-Spiele an sich raus, weil Nintendo ja immer noch sehr viel First Party hat und das ja auch immer noch für viele Leute so einer der großen Kaufgründe für ihre Konsolen ist. Aber Bayonetta 2 ist eben Third-Party-Exklusivtitel und über den muss man, glaube ich, dann doch reden, weil für alle, die nicht unbedingt riesen Nintendo-Fans sind, ist das, glaube ich, der große relevante Titel, weil anders gibt es nicht mehr wahnsinnig viel Third-Party-Support, ja. Gerade nicht von Multititeln. Und jetzt gibt es halt eben dieses eine Spiel, das ja doch eine durchaus größere Hardcore-Fangemeinde hat und ja, das kommt jetzt exklusiv für die Wii U und man konnte es jetzt ausprobieren. Und du hast es auch getan. Genau, ich habe es ausprobiert. Es war eines, ich glaube, das war der einzige 18er-Titel, den es auf der Nintendo-Booth überhaupt gab. Was aber auch weniger an Bayonetta 2 lag, sondern an dem 1er, den man auch spielen konnte, der ja auch für die Wii U kommen soll, gleichzeitig mit Bayonetta 2. Und ich hatte die Möglichkeit, das zu spielen. Und ja, was soll ich sagen? Es war fantastisch. Ich musste mich erstmal ein bisschen zurechtfinden, weil ich mit dem großen Wii U Tablet noch nicht so ganz gewohnt war, darauf zu spielen, aber der Typ von Nintendo hat schon gleich gefragt, ob ich den 1er gespielt habe und ich habe gemeint, ja, und er so, ja gut, dann kannst du ja gleich, dann brauchst du ja nicht mehr erklären und ich war dann auch sofort wieder drin, also Hexentime und alles mögliche funktioniert immer noch genauso wie früher, die Kombos sind fast gleich geblieben, ich meine, bei mir ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, aber ich habe mich sofort wieder heimisch gefühlt, sagen wir es mal so, auch mit der Ausweichtaste und ich hatte die Möglichkeit, zwei Bosskämpfe zu spielen, obwohl das einzig Doofe war, dass der Schwierigkeitsgrad halt sehr einfach gestellt war und dadurch ich eigentlich quasi unlimited health hatte, hatte ich auf jeden Fall sehr viel Zeit, mich mit dem Kampfsystem zu beschäftigen, auch mit der ganzen Präsentation und ich glaube, das erste, was ich sagen kann und sagen muss, ist auf jeden Fall, Bayonetta-Fans brauchen sich keine Sorgen zu machen. Bayonetta 2 spielt sich immer noch genauso wie das 1er. Es ist immer noch genauso übertrieben. Die Bosskämpfe, die bestehen aus Phasen, wo du denkst, what the fuck is happening here? Aber die Steuerung ist sehr, ist immer noch genauso gut. Es fühlt sich super gut an, sie zu bewegen. Die Response ist einfach super. Und ja, also alles, was ich an Bayonetta 1 geliebt habe, habe ich sofort in Bayonetta 2 wiedergefunden, auch in den Bosskämpfen. Und das hat mich zum einen sehr glücklich gemacht und zum anderen sehr traurig, weil ich eben keine Wii U habe und auch eigentlich nicht vorhabe, mir sie in nächster Zeit zu kaufen. Aber jeder, der eine Wii U hat, der muss auf jeden Fall Bayonetta 2 spielen. Also Punkt. Wer das nicht tut, ja, weiß nicht. Den werde ich auf jeden Fall verfluchen bis ans Ende der Welt, weil die IP hat auf jeden Fall mehr Fans verdient, als sie es letztendlich hat, weil es meiner Meinung nach das beste Actionspiel aller Zeiten ist, also der Vorgänger. Aller Zeiten sogar tatsächlich? Wow. Also ich würde sagen, es ist mittlerweile würde ich sagen, es ist besser als Devil May Cry 3. Also okay, krass. Ich wusste ja gar nichts von deiner fast grenzlosen Liebe zu diesem Spiel. Also Bayonetta ist absolut fantastisch. Das hat natürlich dazu auch beigetragen, dass ich von dem Spiel recht wenig erwartet habe, als ich es gespielt habe und dann einfach, ja, blown away war. War einfach, ja, fantastisch. Klingt ja schon ziemlich gut. Ja, keine Ahnung, ist Bayonetta 2 halt, ne? Ich meine, wie schon gesagt, dass Bayonetta 1 super war, das steht ja irgendwie außer Frage und du bist ja auch der Einzige, der mir das schon öfter mal erzählt hat und dass Bayonetta 2 jetzt irgendwie auf die Wii U kommt, war ja auch ein Ding, was viele Leute ein bisschen irritiert und vor allem auch ein bisschen geärgert hat, weil wie du gibt's ja auch einige Leute, die definitiv keine Wii U besitzen und sich vielleicht auch nicht unbedingt eine kaufen wollen. Jetzt ist es ja vielleicht doch so ein bisschen so ein Ding, dass man sich vielleicht doch als Zweitkonsole für die nächste Generation eine Wii U holt. Vor allem, weil es eben nicht so wahnsinnig viele Microsoft-Exklusivtitel gibt, glaube ich, die für dich so interessant sind. Ich kann nur sagen, ja, keine Ahnung, sieht nach einem super Spiel aus und ich habe auch ehrlich gesagt erwartet, dass sie den zweiten Teil genauso machen wie den ersten Teil, obwohl sie bei Nintendo sind. Ich glaube, anders funktioniert das einfach auch nicht. Und das ist denen auch bewusst. Und dann, ja, schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass der zweite Teil eben jetzt entsprechend auch erfolgreich wird. Das glaube ich zwar nicht, aber ja, ist schwer einzuschätzen, ne? Ja, ich glaube es auch nicht. Ja, das Problem ist halt, das haben ja schon viele gesagt, die Installbase ist kleiner und wir wissen einfach, dass auf der Wii U einfach diese Audience einfach nicht da ist. Also selbst ja, wenn das jetzt als großer Exklusivtitel beworben wird, was Nintendo aber auch gar nicht tut, Muss man auch dazu sagen. Nintendo bewirbt natürlich auch gerechtfertigt seine First-Party-Titel natürlich viel stärker. Wobei ich aber halt das Gefühl habe, naja, ein Super Smash Bros. Brauchst du nicht noch mehr bewerben, als du es halt schon musst, weil es halt Smash Bros. Genauso ein Mario Kart. Und Bayonetta hat sich schon auf den, sag ich jetzt mal, auf den Konsolen nicht so gut verkauft, auf denen man noch eher die Zielgruppe da hat. Und ich glaube nicht, dass Bayonetta 2 erfolgreich sein wird auf der Wii U. Punkt. Ja. Leider. Ja, ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Stimmt wahrscheinlich. Aber es wäre trotzdem zu wünschen, wie du schon gesagt hast. Also es wäre schon. Ich glaube, selbst Hyrule Warriors wird erfolgreicher als das. Ja. Da wollen wir lieber nicht drüber reden. Das macht mich nur wieder wütend. Es ist einfach Hyrule. Es sind Zelda-Figuren. Ja, ich weiß. Ach, naja, wie auch immer. Es wird so sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Du wirst es nicht haben wollen, aber es wird so sein. Punkt. Ich glaub's dir auch auf jeden Fall. Ich glaub's dir auch. Das macht mich ja da am traurigsten von allen. Naja, gut, jetzt lassen wir mal diese langweilige Konsolenlandschaft hinter uns und beschäftigen uns mit den Dingen, die wirklich wichtig sind. PC-exklusive Titel. Natürlich hat sich Quatsch, weil es gibt ja doch einige PC-exklusive Titel auch noch, aber das ist halt eben was anderes auf der PC als auch bei Sony und Microsoft. Das ist irgendwie so ein riesiger Deal. Und dieser Titel ist auch nur PC-exklusiv, weil er eh ein kleinerer Titel ist und vor allem einfach auch PC-exklusiv. Richtig, und wahrscheinlich auch auf der Konsole überhaupt nicht laufen würde. Heroes 7 ist angekündigt worden. Ja, nachdem ich ja von Heroes 6 auch nicht ganz so begeistert war, aber ein Riesenfan von Heroes 5 bin, was für mich ja eigentlich nur Heroes 3.5 war letztendlich, setzt sich diese wunderschöne, glorreiche Serie jetzt in der Hinsicht fort, dass sie eben gesagt haben, alle lieben Heroes 3, alle fanden Heroes 5 war die bessere Weiterführung von Heroes 3 und niemand mochte also wirklich Heroes 6, lass bei Heroes 7 doch nochmal einfach ein Heroes 3 machen. Und genau das haben sie gemacht. Sie sind in eine komplett andere Richtung wieder gegangen, nicht komplett andere Richtung, aber sie sind wieder sehr zu den Wurzeln zurückgekehrt. Und sie haben von Anfang an vor allem, und das finde ich ehrlich gesagt am coolsten, und das ist, glaube ich, auch das, was man am meisten erwähnen muss, die Community mit einbezogen. Sie haben einige große Fanseiten, so die größten Fanseiten zu den Heroes-Spielen, die es eben so im Internet gibt, dazu bezogen, haben sich Leute da gesucht, natürlich Administratoren, Mods und so ein Kram, die die Fanseiten gegründet haben, also wirklich langjährige Fans der Serien, und haben die einfach in die Spielentwicklung mit einbezogen. Und jetzt, wo eben angekündigt wurde, dass das Spiel kommt und auch schon klar ist, was festgelegt ist, gibt es eben auch noch einige Teile, die noch nicht entschlossen sind und noch nicht festgelegt sind in der Spielentwicklung. Und die werden jetzt eben von der Community entschieden. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich das Coolste. Das heißt, wenn ihr Heroes-Fans seid, sucht einfach mal in Google nach Heroes 7. Ihr kommt ruckzuck und einfach auf eine Seite, auf der ihr euch mit eurem Uplay-Account, falls ihr noch keinen habt, da müsst ihr eben einer Stelle anmelden könnt. Und dann könnt ihr eben abstimmen, welche Fraktionen noch in das Spiel kommen. Und das ist zum einen, finde ich, eine relativ nette Sache, um eben die Community gleich zu integrieren. Vor allem aber ist es tatsächlich auch immer noch mehr so eine Verstärkung des Punktes, dass sie wirklich wieder in Richtung von Heroes 3 und damit auch Heroes 5 gehen. Und ich muss immer noch sagen, Heroes 5 ist definitiv das beste Heroes für mich aller Zeiten. Und Heroes 7 könnte tatsächlich ja, wenn sie wirklich in die Richtung gehen, es konsequent machen, endlich ein Nachfolger für den gloriosen Dreier werden. Also ich bin persönlich endlos gehypt, hab da super Bock drauf. Aber wie schon gesagt, Rundenstrategie... Ich meine, Heroes ist immerhin schon eine der größten klassischen Rundenstrategie-Serien, aber... interessiert trotzdem keine Sau mehr, ne? Das heißt, von daher keine Ahnung, wie relevant und interessant das ist. Ich weiß halt auch nicht. Ich meine, mich interessiert es halt natürlich auch, weil ich natürlich auch früher Heroes 3 bis zum, Erbrechen gespielt habe. Ja. Und wir auch letztens, was heißt letztens? Vor einem Jahr oder so, Heroes 5 auch mal wieder in der WG gespielt haben und dann war es auch schwupps wieder 3 Uhr morgens. Ja. Dementsprechend die Faszination Heroes kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und wenn ihr Fans davon seid, stimmt doch auf jeden Fall für die Rassen ab. Ich habe ja für die Elfen gestimmt, sehr zum Leidwesen. Oh. Allerdings. Unglaublich. Ja, es gibt gerade die Auswahl zwischen Sylvan und Fortress. Sylvan, eben die Elfen aus dem Fünfer, sollten die meisten Leute das kennen einigermaßen. Gab es im Dreier auch schon die Fraktion, ist glaube ich aber eher orientiert an dem, was sie im Fünfer war. Und Fortress war im Dreier auch nochmal was ganz anderes, als letztendlich dann im Fünfer war. Die im Fünfer hat mir wesentlich besser gefallen, da war es wirklich die reine Zwergenfraktion. Die hatten mit die besten Stufe 6er Einheiten und damit Elite-Einheiten, die es überhaupt gab, nämlich die Thanes, die fantastisch waren. Mein Lieblingseinheit im ganzen Spiel auf jeden Fall. Und ich will natürlich unbedingt die Zwerge haben, aber naja, wie es halt eben so ist. Ich glaube, das letzte, was ich guckte, waren es knapp 70% für die Elfen. Elfen sind halt schön und es gefällt natürlich den Leuten einfach besser und so, aber trotzdem. Ich hoffe, dass die Zwerge irgendwie noch nachgereicht werden, falls das Spiel einigermaßen erfolgreich ist. Ich glaube, du sagst jetzt, ich hoffe, dass sie irgendwie noch gewinnen. Und ich so, glaube ich. Ja, gut, da glaube ich mittlerweile selber nicht mehr dran. Trotzdem, ihr Zwergenliebhaber der Welt. Ich finde ja Zwerge sonst sogar in Spielen gar nicht so interessant, aber in Heroes 5 waren sie einfach awesome. Bitte stimmt für Fortress ab. Aber an sich stimmt einfach ab, das ist schon ganz gut, glaube ich. Es wird später auch noch Abstimmungen über die Elite-Kreaturen geben und so Gedödel. Also es ist wirklich tatsächlich sehr viel Einfluss. Sieht cool aus, guckt es euch an. Kann nur gut werden auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu, ja, dem Gros der restlichen Titel eben, die nicht Indie-Titel sind. Da kommen jetzt diese richtig großen Namen, die, glaube ich, jeder so ein bisschen erwartet hat. Zum Teil haben wir eben sie selbst gesehen oder auch selbst gespielt. Zum Teil haben wir einfach nur Trailer gesehen, so wie ihr auch. Entsprechend wird natürlich auch die Länge unserer Beiträge dazu sein. Aber insgesamt auf jeden Fall, glaube ich, allein deswegen interessant und spannend, weil es eben, wie gesagt, die größten Titel sind. Und als erstes auf meiner Liste habe ich hier The Division. Und das haben wir ja im Live-Gameplay auch gesehen. Genau, nachdem Merlin endlich gelernt hat, dass es Division heißt und nicht Watch Dogs. Das ist so ein bisschen ein Running Gag durch die Gamescom gewesen, dass Merlin es wirklich geschafft hat, keine Ahnung, jedes Mal, wenn er Division sagen wollte, Watch Dogs zu sagen. Und selbst nachdem ich ihm 10 Sekunden vorher gesagt habe, Division, er nochmal gesagt hat, ja genau, also Watch Dogs. Das war, keine Ahnung. So viel Spaß. Ja, tatsächlich auch zu Recht hast du dich da ein bisschen drüber geärgert, aber ich fand es einfach nur mega unterhaltsam, dass es mir immer wieder passiert ist, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, wow, ein freudscher Versprechen nach dem anderen, ich kann nicht damit aufhören. Tatsächlich bin ich aber ein bisschen zuversichtlicher, was diese Division angeht, als ich jetzt bei Watch Dogs dann irgendwann war, von daher, da ist zumindest schon mal der Unterschied. Aber die beiden großen Endzeit-Postapokalypse-Ubisoft-Franchise, auch wenn das natürlich Watch Dogs nicht wirklich beschreibt, aber ne, wir wissen alle, dass die auch eine gewisse Ähnlichkeit zueinander hatten. The Division, wir waren da, wir haben nochmal den Trailer gesehen, den es schon auf der E3 gehabt, den Gameplay-Trailer, der, glaube ich, jetzt mittlerweile von allen, die sich da irgendwie für interessieren, gesehen worden ist. Kann man sich auch nochmal angucken, ist auch immer noch ein ganz guter Trailer, aber natürlich war es hauptsächlich am spannendsten, dass wir danach eben einfach live Gameplay zu sehen gekriegt haben. Und ich muss sagen, ist nach wie vor eins der interessantesten Spiele, so die nächste Zeit, habe ich das Gefühl. Gameplay sah super aus. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass sich dieses Spiel, und das ist, glaube ich, so das, was mir am meisten Hoffnung macht, wesentlich kohärenter und besser entwickelt, als es bei Watch Dogs vielleicht noch so ein bisschen der Fall war. Watch Dogs hatte man ja früh manchmal schon so ein bisschen Bedenken, als man dann auch die ersten Gameplay-Szenen gesehen hat, kann das alles so funktionieren, wie sich das vorstellen. Dann eben auch dieser lange Verschiebungszeitraum, wo sie gesagt haben, ach, wir sind uns nicht so ganz sicher, ob wir dem gerecht werden, was wir irgendwie jetzt machen wollten und so. Da gab es ja schon durchaus dann auch definitiv einige Anzeichen dafür, dass es nicht ganz so rund lief in der Entwicklung. Und entsprechend ist ja auch das Endprodukt am Ende gewesen. Bei Watch Dogs habe ich wirklich das Gefühl, letztes Jahr haben wir so die rudimentären Alpha-Sachen gesehen, wo man noch nicht viel sehen konnte, aber zumindest gesehen. Du hast ja die Alpha-Sachen. Du hast gesagt, bei Watch Dogs haben wir ja gesehen. Echt? Ja, ja, okay. Wie auch immer. Es geht schon wieder los. Ich wollte sagen, als Hörer bitte einfach ignorieren. Auf jeden Fall haben wir letztes Jahr bei The Division einfach rudimentäres Alpha-Footage gesehen, beziehungsweise ich habe es gesehen, Joe war ja letztes Jahr nicht mit dabei auf der Gamescom. Da hatte ich schon das Gefühl, das sieht zumindest schon so aus, als ob es zumindest einen laufenden Alpha gibt, wo schon mal die grundlegenden Sachen definitiv funktionieren, wo auch schon alleine die Drohne rein mechanisch funktioniert, was ja schon mal ganz gut zu sehen war. Und dieses Jahr gab es eben dann einfach erweitertes Footage, das definitiv, habe ich das Gefühl, noch nicht ganz so an dem Gameplay-Trailer dran ist, den wir eben gesehen haben, aber definitiv schon eine ganz klare Entwicklung widerspiegelt und auch schon zeigt, dass sie nicht weit davon entfernt sind zumindest. Das Gameplay an sich war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Sie haben versucht, eine Tankstelle einzunehmen, die eben von dieser Elite-Fraktion, das haben sie ja jetzt auch schon angekündigt, dass eben diese Cleaner, glaube ich, heißen sie, die man ja auch im Trailer, in dem Nicht-Gameplay-Trailer, den sie noch gezeigt haben auf der E3, auch schon gesehen hat, ganz am Ende. Diese Fraktion, die eben da mit den Flammenwerfern in der Gegend rumzieht und eben den Virus auslöscht. Das ist eben so eine Elite-Fraktion, die hauptsächlich Elite-Gegner beinhaltet. Und gegen die haben sie halt eben gekämpft an so einer Tankstelle, um da eben, ich glaube, sogar auch eine Basis einzurichten in der Tankstelle. Interessant, glaube ich, war es hauptsächlich deswegen, weil man das Talent-Wheel so ein bisschen gesehen hat. Man hat also das erste Mal Talentbäume gesehen. Und ich muss sagen, und auch das Inventar vor allem, und das hat mir wirklich Mut gemacht. Vor allem hat es mich so ein bisschen relieved, dass es sich wirklich gezeigt hat, dass es ein Rollenspiel wird, wirklich. Also es gibt umfangreiche Talentbäume, die Talente, die einsetzbar sind, jetzt gerade weil man eben auch den Vergleich mit Destiny hat, das ja vor kurzem eben schon deswegen ein bisschen kritisiert wurde, scheint durchaus tatsächlich auch sehr den Charakter zu individualisieren, was du eben machen kannst, welche Rolle du erfüllst. Es gibt coole Talente auf jeden Fall, die mir jetzt schon Spaß gemacht haben auf jeden Fall und auch eben, was man jetzt eben gerade sieht im Inventar und den ganzen einzelnen Slots. Es ist wirklich so einfach, wie man einen Charakter in einem Rollenspiel ausrüstet und das ist wirklich einfach alles sehr einen rollenspielmäßigen Charakter hat. Und das finde ich echt geil tatsächlich. Also deswegen habe ich da wirklich einfach Bock drauf, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass es sehr zum Shooter verkommt. Und es ist schon eher, würde ich sagen, so eine Art taktisches Cover-Shooter-Vorgehen und vor allem sind die Talente durchaus auch relevant und wichtig. Das sind Stördrohnen oder Störgranaten, die sich automatisch ein Ziel suchen, die man einsetzen kann. Das sind anderweitige Ablenkungen und sowas. Also da gibt es schon tatsächlich relativ viele Möglichkeiten und das sieht einfach gut aus. Also ich muss sagen, dass ich im Gameplay gesehen habe, sah einfach spaßig und rund aus. Und so, als ob es sich, wie gesagt, in eine gute Richtung entwickeln würde. Hattest du da einen anderen Eindruck? Nee, also ich stimme dir dazu. Also ich war dann auch sehr relieved, wie du auch, eben, dass sie auch diesen RPG-Part sehr stark betont haben, auch schon während der Präsentation, also als wir dann noch drin saßen, dann gesagt, haben sie oft betont, like every RPG, bla bla bla bla bla. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig war, weil ich ja auch schon gesagt habe, dass mir in Destiny eben der RPG-Anteil eben zu gering war. Und ja, dass ich da halt schon das Gefühl hatte, auch die ganzen Zahlen, die man dann eben auf dem Bildschirm sieht, wenn man Schaden macht, den Talentbaum, wie du schon beschrieben hast, und auch die ganzen Ausrüstungsslots, die man hat und auch die Loot, die man eben da findet, haben mich zumindest dahingehend schon mal optimistisch gestimmt, dass es eben dann auch wirklich ein guter Hybrid zwischen Third Person und Shooter und eben RPG wird, ähnlich wie das eben Borderlands für die First Person Sicht macht. Ja. Und dementsprechend bin ich auch sehr zuversichtlich, dass das Spiel auch im Endeffekt dann ein gutes Produkt wird. Vor allem auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, die Sachen, die sie jetzt gezeigt haben und auch eben, die sie jetzt auch vorhaben, jetzt keine sind, wo ich das Gefühl habe, kriegen sie das wirklich so hin? Also die Mechaniken und so, die sind alle solid und sollten auch dementsprechend sozusagen im realistischen Rahmen auch noch bis nächstes Jahr auf jeden Fall machbar und polishable sein. Und dementsprechend ja, bin ich sehr gespannt darauf, wie jetzt am Ende das Endprodukt wird. Und ich hoffe, dass wir das auch demnächst einen Release-Termin kriegen. Ja. Allerdings. Ja, sieht einfach insgesamt super awesome aus und ich bin super gespannt, was da letztendlich draus wird. Aber es sieht toll aus und ich werde es auf jeden Fall spielen, wenn es irgendwie dann die Möglichkeit gibt. Ja, nächstes große Ding, Witcher 3. Da haben wir uns gleich am ersten Tag mit rumgeschlagen, indem wir uns gleich erstmal, als wir reingekommen sind, sofort zu Witcher 3 gegangen sind. Und wie lange haben wir letztendlich gebraucht, bis wir raus waren? Vier Stunden? Ja, drei vielleicht, dreieinhalb so. Ja, also es hat schon echt tatsächlich lang gedauert. Dafür gab es eine komplette halbe Stunde Gameplay, was wieder ein bisschen dadurch geschmälert wurde, was das derselbe Gameplay-Trailer ohne Kommentar natürlich, aber trotzdem in derselben Form einfach dann im Internet danach gelandet ist. Nicht geleakt oder sowas, sondern natürlich einfach veröffentlicht. Trotzdem cool auf jeden Fall. Gameplay hat super spaßig ausgesehen. Hat auch wesentlich interessanter ausgesehen, finde ich noch irgendwie, als ich es mir vorgestellt hätte für einen Open-World-Witcher, sondern es sieht wirklich nach einem reinen Open-World-Spiel aus. Landschaft und alles andere sind super cool, Atmosphäre ist geil, man hat eben eine Beispiel-Quest gesehen, wir haben wirklich eine halbe Stunde Gameplay gesehen und wie gesagt, alle, die das jetzt auf der Gamescom verpasst haben, einfach mal den Gameplay-Trailer angucken, den gibt es im Internet überall ganz normal einzusehen. Coole lange Questreihe, der Witcher kann endlich klettern und springen, meine Güte, das ist ja auch mal irgendwie Zeit, einfach ein cooles Spiel, sieht sehr gut aus. Willst du ein bisschen näher darauf eingehen, wollen wir allgemein unsere Meinung schildern? Ja, also es sah auf jeden Fall schon sehr gut aus, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt noch mehr dazu sagen soll, außer mir hat es auf jeden Fall gefallen, dass man so viel Gameplay gesehen hat. Man hat auch dann nicht nur Kämpfe gesehen, sondern eben auch, man hatte Einblick in ein paar Quests. Und ich weiß auch, dass sie, glaube ich, das komplette Gameplay, was wir eben auf der Messe dann auch gesehen haben, letztendlich auch schon hochgeladen haben. Also für jeden ersichtlich ist, müsst ihr einfach ein bisschen rumsuchen, Witcher 3 Gameplay Demo Gamescom. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Grafisch, da gab es noch ein paar Stellen, wo man gesagt hat, also klar, das Spiel an sich sieht schon fantastisch aus. Es gab noch so ein paar Texturen oder eben zum Beispiel das Wasser sah manchmal noch nicht ganz so gut aus. Ja. Da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen dran arbeiten, glaube ich. Also da haben die auch auf jeden Fall noch genug Zeit dafür. Und ansonsten, ja, also bin einfach mega gespannt drauf. Auch der neue Charakter sieht super interessant aus. Also diese weißhaarige Charakter, den man jetzt gesehen hat, der jetzt eingeführt wurde, glaube ich auch, sieht super spannend, interessant aus. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Witcher 3, gar keine Frage. Ja, muss ich auch sagen. Also ich habe auch jetzt richtig Bock drauf, definitiv. Ich war ja nicht so ganz so gehypt, aber jetzt so das Open-World-Gameplay sieht schon tatsächlich sehr unterhaltsam aus. Und die ganze Monsterjagd, die wir ja das letzte Mal im Gameplay-Trailer gesehen haben, macht schon Lust auf mehr, definitiv. Das muss ich auch sagen. Ja, nächstes große Ding, Far Cry 4. Ich glaube, da war es eigentlich nicht so mega spektakulär, weil wir eigentlich letztendlich über Far Cry 4 schon den Großteil wussten, auch schon Gameplay gesehen hatten. Es gab jetzt nochmal neues Gameplay zu sehen, es gab eine neue Welt quasi so ein bisschen zu sehen, beziehungsweise nicht über eine neue Welt, sondern eher wahrscheinlich sowas wie, ja, so ein Drug-Induced Hallucination oder was auch immer das genau war. Und es wurde ein bisschen mehr zum Koop-System gesagt, darauf soll man vielleicht noch eingehen. Ja, erzähl mal, was gab's denn Neues gerade zum Koop-System, was glaube ich für die meisten am spannendsten ist? Ja, also sie haben halt angekündigt, dass du eben Keys verteilen kannst an Freunde, die dann eben mit dir zusammen dann eben Far Cry 4 im Koop spielen können. So wie ich das mitbekommen habe, jeder Spieler 10 Keys zur Verfügung. Eine Session ist auf 2 Stunden begrenzt. Ich weiß jetzt leider nicht, also das haben sie jetzt noch nicht detailliert gesagt, ob jetzt der Key dann für immer weg ist oder ob sozusagen der Kumpel dann eben diesen Key eben für immer behält und sozusagen immer wieder 2 Stunden Sessions machen kann. Und auch vor allem, ob es da Pause geben muss zwischen den 2 Stunden Sessions. Genau. Das ist ja das, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen habe. Ja. Das haben sie jetzt eben gesagt. Up to 2 hours wurde jetzt als angekündigt und der andere muss eben das Spiel nicht haben, muss so viel ich weiß. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du PS Plus haben musst. Das haben sie jetzt auch nicht detaillierter gesagt. Wahrscheinlich, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es muss, weil das halt ein Online Angebot ist. Aber kann auch sein, dass man es nicht braucht, weiß ich noch nicht. Das muss man jetzt noch erstmal abwarten. Das haben sie auf jeden Fall mehr gesagt. Und sie haben auch ein bisschen neues Gameplay gezeigt. Und zwar eben gibt es da anscheinend so eine Art Parallelwelt, beziehungsweise könnte ich mir auch vorstellen, Drogen-induced und so weiter, eben die in ein Weltspiel, die halt eben Shangri-La nachempfunden ist und die Welt, die man da gesehen hat, die sah schon ziemlich cool aus, muss ich auch sagen. Sehr viele Rottöne, sehr mystisch und fantastisch. Was man da eben auch gesehen hat, dass man da eben dann auch nicht mehr mit einem normalen Pistol rumläuft, sondern eben in dem Bogen. Man hat Eingeborene mehr oder weniger gesehen, die mit weißen Tigern gekämpft haben und so weiter. Sah von der ganzen Präsentation her sah das extrem cool und spannend aus, muss ich sagen. Mehr kann ich jetzt persönlich natürlich auch nicht dazu sagen, weil mich Far Cry 4 ehrlich gesagt nicht so sehr interessiert, aber ich denke, dass da, vor allem was Open-World-Shooter angeht, das habe ich auch schon letztes Mal, oder das habe ich auch nach der E3 schon gesagt, dass das auf jeden Fall ein Riesending werden kann. Ich weiß auch von vielen Kumpels, die Far Cry 3 sehr gerne gespielt haben, dass auch das, was sie bisher zu Far Cry 4 gesehen haben, schon extrem gefreut und begeistert hat, und ich kann das auch nachvollziehen. Durchaus, auf jeden Fall. Gerade was sie eben auch zum Humor jetzt letztens nochmal gesagt haben bei Ubisoft, der Hauptcharakter wirkt wieder sehr charismatisch, das war ja, glaube ich, auch so der größte Pluspunkt bei Far Cry 3, eigentlich, dass alle gesagt haben, dass der Vaas, glaube ich, hieß er, sehr, sehr, sehr cooler Gegenspieler letztendlich war. Scheint diesmal wieder der Fall zu sein, war ja auch im ersten Trailer gleich sehr prominent und auch ziemlich cool umgesetzt, muss ich sagen. Bin ich auf jeden Fall auch mittlerweile echt durchaus gespannt drauf, wie dieses ganze Koop-System dann letztendlich funktioniert. Wie gesagt, hauptsächlich interessant, glaube ich, wie das mit den Pausen zwischendrin ist oder ob man sich einfach nur wie bei dem PlayStation-Share-Programm eben wirklich einfach nur wieder einloggen müsste oder die Session nochmal starten müsste oder sowas. Das weiß ich nicht, das muss man jetzt halt eben abwarten. Das wäre, glaube ich, nochmal so ein bisschen die Frage und dann entsprechend auch entscheiden, ob das wirklich so richtig gut funktioniert oder nicht. Insgesamt aber auf jeden Fall durchaus auch wieder so eines dieser Spiele, das man im Auge behalten sollte. Sieht definitiv cool aus, aber nachdem Far Cry 3 ja auch durchaus erfolgreich war, glaube ich, muss man sich da auch keine Sorgen drum machen, dass das irgendwie da mal Radar fliegen würde oder sowas. Ich glaube, gibt schon genug Leute, die sich drauf freuen. Das nächste Ding, wieder richtig spannend, auch etwas, das wir gespielt haben auf der Gamescom, Evolve. Da habe ich ja von Anfang an schon gesagt, dass das, glaube ich, so mein großes Must-See für die Gamescom ist und war es letztendlich auch. Joe und ich haben uns angestellt und haben dann mit 4 anderen, beziehungsweise mit, ja, nicht mit 4 anderen, sondern insgesamt mit 4 Leuten, beziehungsweise mit 5 Leuten eben dann auch eine Partie gespielt. Wir durften wirklich tatsächlich eine ganze Partie durchspielen, wobei man schon das Gefühl hatte, dass definitiv das Leben der Spieler und auch des Monsters reduziert wurde, damit eben die Partie keine 40 Minuten dauert, so wie sie es ja eigentlich anscheinend geplant haben. 4 von uns gegen ein Monster, in diesem Fall den Kraken, dieses fliegende Monster, das man, glaube ich, im neuesten Gameplay-Trailer auch gesehen hat. Ich habe den Assault gespielt, Joe war der Medic, dann hatten wir noch einen Trapper und einen Support dabei. Leider haben wir letztendlich verloren, was ein bisschen traurig war. Weil einfach unser Trapper ein bisschen langsam und ein bisschen hinterher war. Was nicht so ganz gut war, weil ich als Assault immer vorne war, was natürlich nicht so wahnsinnig viel geholfen hat, wenn der Kraken flüchten wollte. Und irgendwann war er einfach auf Stufe 3, hat uns alle auseinandergenommen, dann hat der Support gerade so überlebt, ist geflohen. Derzeit hat er dann ein Secondary Objective, von dem ich ehrlich gesagt bisher noch gar nichts wusste, kaputt gemacht. Es gab noch so einen Stromgenerator, den er zerstört hat, und dadurch hat er dann auch gewonnen. Was natürlich noch unspektakulärer ist, als wenn er uns einfach alle ausgelöscht hätte. Ein bisschen schade in der Hinsicht einfach, aber naja, gewonnen ist gewonnen, würde ich sagen. Insgesamt hat es sich auf jeden Fall schon sehr, sehr cool gespielt, muss ich sagen. Es hat echt Spaß gemacht. Man hat schon gemerkt, dass tatsächlich man sehr doch auf seine Umgebung achten muss. Ich bin 2-3 Mal in diese großen quasi fleischfressenden Pflanzen gedappt, die einen dann erstmal festhalten, und musste befreit werden von meinen Teamkollegen. Das Teamspiel ist auch super wichtig, wie schon Joe und ich gesagt haben. Eigentlich waren wir die beiden, die hauptsächlich gequatscht haben, leider. Und deswegen diese etwas vielleicht Mangelkonversation irgendwie so in unserem Team hat vielleicht auch so ein bisschen sich ausgewirkt. Aber alleine so grundlegend die Größe des Monsters, gegen das Monster zu spielen und zu kämpfen, hat schon, finde ich, eine Menge Spaß gemacht. Hat sich sehr dynamisch und schnell gespielt. wirkt insgesamt einfach super, super cool auf jeden Fall. Also ich habe echt richtig Bock drauf. Zumal sie jetzt auch noch gesagt haben, oder ja schon vorher klar war, dass es doch noch andere Subklassen wahrscheinlich geben wird, was letztendlich, glaube ich, bedeutet, dass dieselben Klassen sind, bloß mit einer gewissen, ja sagen wir jetzt mal, Spezialisierung in irgendeiner Hinsicht, dass es ja auch noch mehr Monster geben werden soll. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Kraken sich tatsächlich ein bisschen anders spielt als dieser große Bruiser, den man eben in dem ersten Gameplay-Trailer gesehen hat. Wirkt auf jeden Fall cool und hat mir schon eine Menge Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, ich fand das Spiel an sich jetzt auch schon, hat einen sehr guten Eindruck gemacht und was mir gefallen hat, ist eben, dass man schon gemerkt hat, wie wichtig eben Kommunikation und Teamplay eben in diesem Spiel ist, weil das Monster einfach sonst, ja, dann doch ein bisschen zu stark ist, wenn man nicht wirklich auch als Team zu viert dagegen kämpft, weil im 1 gegen 1 oder eben selbst im 2 oder 3 gegen 1 hat man halt nicht wirklich eine Chance, vor allem wenn es halt schon evolved ist. Ich hatte auch das Gefühl, in der Demo evolved ist ein bisschen schneller als weil wahrscheinlich im letztendlichen Spiel, weil ja viele schon gesagt haben, so ein Match wird wahrscheinlich schon so 45 Minuten dauern und so viel Zeit hast du auf der Gamescom eben nicht. Weil das Monster dann auch schon recht schnell auf Level 3 war und ich dann doch schon dachte so, jetzt verlieren wir das wohl. und dadurch, dass wir natürlich nie wirklich in die Kämpfe gekommen sind, haben wir natürlich jetzt nicht so viele Battle-Eindrücke leider haben dürfen oder erleben dürfen, weil das Monster natürlich immer weggelaufen ist, bevor es ein Level 3 hat. Und als es ein Level 3 war, war es dann halt schon so stark, dass wir halt fast keine Chance mehr hatten, wirklich dagegen zu halten. Und das war ein bisschen schade, aber naja, kann man halt nichts machen. Aber so vom Eindruck, von den Impressionen her ansonsten, könnte das auf jeden Fall ein riesiger Hit werden. Definitiv, ja. Ist, finde ich, tatsächlich so ein bisschen das bessere Left 4 Dead. Koop-Shooter, bloß dass der Gegner eben tatsächlich einfach computergesteuert ist und es macht einfach beziehungsweise menschengesteuert Spaß. Genau, nicht computergesteuert ist. Das meinte ich ja. Super cooles Spiel und auf zum nächsten Assassin's Creed Unity beziehungsweise Rogue. Was ja vielleicht sogar ein bisschen das spannendere Spiel ist, letztendlich, weil plötzlich kommt dann doch nochmal so ein Übergangstitel und vor allem der Titel, der erklären soll, warum man in Assassin's Creed Unity anscheinend auch teilweise einen Templer spielt. Nämlich der Titel, der einen Assassin zeigt, der zu den Templern überwechselt. Ich habe leider den vierten Teil nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob das schon vorher auch in der Serie angelegt war. Bislang waren die Templer in meinen Augen ja immer eigentlich eher so die Bösen und nicht so wirklich, dass die auch vielleicht waren eigentlich haben immer könnten. Die Bösen. Ja, das Gefühl hatte ich nämlich auch. Anscheinend ist in Rogue nämlich so, dass man am Anfang einen Assassin spielt, der dann relativ schnell irgendwie feststellt, dass er doch nicht so ganz mit den Ansichten Assassin übereinstimmt und dann eben zum Templer wird und dann ist man ein Templer. Und viele Leute haben schon gesagt, dass gerade Assassin's Creed Rogue sogar fast der spannendere der beiden Titel jetzt auf der Gamescom war. Zum einen, weil einfach sehr spannend ist, wie eben dieser Story-Twist sich dann nicht nur einfach auf die Geschichte, sondern auch ein bisschen aufs Gameplay auswirkt. Es hat schon jemand, der eben das Ganze gespielt hat. Wir haben es leider nicht geschafft, weil einfach wir beide nicht so wahnsinnig interessiert, ehrlich gesagt, an Rogue waren zu dem Zeitpunkt und deswegen uns gar nicht erst angestellt haben. Aber jemand, der es eben schon gespielt hat, hat eben einfach dann auch schon beschrieben, dass es eine sehr interessante Erfahrung ist, dass man eben diese typischen Bootsequenzen hat, also die Segelsequenz, wo man mit seinem eigenen Schiff auf offenem Meer gegen andere Schiffe kämpft. Das kennen wir ja nun seit dem dritten Teil schon. Und dass er eben ein Schiff entern wollte und eben dran gefahren ist, um dann eben seine Mannen rüberspringen zu lassen. Zu dem Zeitpunkt war er allerdings schon Templer, also nicht mehr Assassine, und plötzlich einfach das Assassinenschiff sein Schiff geentert hat und ruckzuck sein Leute abgemuxt hat und er ein bisschen überfordert war, was soll er jetzt eigentlich genau machen, weil das vorher halt nicht passiert ist. Scheint also durchaus ein interessanter Titel zu werden und ich finde ehrlich gesagt auch die Idee, dass man jetzt halt eben anfängt, die Templer zu spielen, schon durchaus interessant. Ich bin ja nicht mehr so wahnsinnig hinter den Assassin's Creed Spielen und muss schon sagen, dass mich dann auch wirklich am ehesten wieder interessiert jetzt von denen. Aber die ganze Idee, dass man eben diese klassische Schwarz-Weiß-Sicht irgendwie zwischen Templer und Assassinen so ein bisschen verliert und eben vielleicht auch mal auf die Templer-Seite blickt, finde ich tatsächlich als Story-Idee super spannend, muss ich auch sagen. Ja. Innerhalb der Welt halt. Da ist jetzt diesmal nicht das Szenario das Entscheidende, sondern eben die Idee, dass man eben einfach mal auf die gegnerische Seite guckt und mal schaut, wie es eben bei denen so läuft und vielleicht auch mal so ein bisschen mehr differenzierten Blick eben auch auf seine gegnerische Fraktion sieht. Durchaus spannend, muss ich sagen. Definitiv. Das Einzige, was natürlich da komisch fand, ich meine, es war schon bekannt, dass Ubisoft an einem weiteren Assassin's Creed arbeitet, nur für Last Gen, dass jetzt wirklich nur komplett Last Gen Konsolen betrifft. Also das Spiel erscheint nur für die Xbox 360 und für die PS3, es scheint nicht mal für den PC. Ja. Fand ich schon ein bisschen komisch. Also jetzt, wo man auch, wenn man jetzt natürlich denkt, naja, wenn das Spiel jetzt dann doch noch eine größere Masse erreichen sollte, dann finde ich es zumindest dann doch fragwürdig, den PC da auszuschließen. Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr cool. Dass die Wii U dann ausgeschlossen wurde, das wurde dann auch mehr oder weniger davon gerechtfertigt, dass der CEO von Ubisoft gesagt hat, naja, nach Watch Dogs wird einfach nichts mehr von uns kommen, weil kein Wii U-Spieler kauft sich Assassin's Creed-Spiele, Punkt. Und damit war die Diskussion beendet. Aber dass der PC da jetzt rausgefallen ist, weiß nicht. Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr fragwürdig. Ich weiß auch nicht genau, was das so. Andererseits bin ich auch nicht so ganz sicher, ob sie das wirklich. Also haben sie jetzt Ja, wirklich schon ja. richtig gesagt, es wird auf gar keinen Fall. Ich meine, das sagen sie ja nie so, aber. Also über klar, sie haben schon, also sie haben es definitiv noch nicht angekündigt, aber Nö. zumindest. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, aber selbst dann macht es keinen Sinn, es kommt halt im November raus und es ist auf jeden Fall keine PC-Version da. Ja, es ist tatsächlich super komisch, das stimmt allerdings, muss ich auch sagen. Ja, aber ansonsten ist es trotzdem interessant. Ich werde vor Unity mich wahrscheinlich eh nicht wirklich groß wieder mit einem beschäftigen, deswegen stört mich das nicht so groß, aber ich finde, wie gesagt, immer noch die Idee auf jeden Fall spannend, zumindest. Nächstes Spiel auf unserer Liste, Dragon Age Inquisition. Wahrscheinlich für uns das insgesamt uninteressanteste Spiel, vielleicht, auf unserer Liste, würde ich Ja, behaupten. wir haben ja noch ein paar Spiele, die halt dann halt gar nicht auf die Liste geschafft haben. Deswegen, das wäre aber. Ja, na gut, klar, natürlich, aber ich meine, deswegen meine ich ja, also auf unserer Liste jetzt Ja. so wahrscheinlich wirklich das Interessanteste. Ja, Dragon Age Inquisition. Ich meine, an sich wollen wir, glaube ich, zu Dragon Age Inquisition nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Ich glaube, das Interessanteste tatsächlich ist, dass jetzt gerade nochmal ein Koop-Multiplayer-Modus angekündigt wurde. So ähnlich, wie es den bei Mass Effect 3 gab. Den ich ehrlich gesagt nie gespielt habe, von dem ich gehört habe, dass der auch gar nicht so schlecht war. Ich meine, einen Riesenanklang hat er, glaube ich, nicht gefunden, aber er wurde durchaus ab und an mal gespielt. An sich, Koop in diesen Spielen ist ja eigentlich nicht gerade verkehrt und gerade bei Dragon Age macht das ja auch durchaus Sinn, wenn du eh eine Party steuerst. Wie sich das genau äußert, ist noch nicht so ganz klar. Muss auch sagen, dass mich das jetzt nicht über den Grund zum Kauf überredet, aber trotzdem eine nette Idee auf jeden Fall. Grundlegend zu Dragon Age Inquisition, ja, nachdem der 2 jetzt so schlecht war, glaube ich, kann das eigentlich die Serie nur noch retten und da der 1 mir durchaus gefallen hat, bin ich jetzt mal gespannt, was letztendlich draus wird. Gespielt auf der Dragon Gamescom habe ich es auch nicht. Dafür hat es mich da wiederum doch nicht genug interessiert. Aber so grundlegend, wenn sie eher wieder in die Richtung gehen wollen, was ja anscheinend der Fall ist, dann könnte das durchaus nochmal spannend werden, auch für mich auf jeden Fall. Ansonsten, ja, bin ich da so ein bisschen raus, muss ich sagen. Also den 2 habe ich ja nie gespielt. Der 1 hat mir schon gut gefallen. Jetzt mal abwarten, was sie jetzt mit dem Inquisition machen. Ja, ich glaube, dazu ist alles gesagt. Ja, wie man schon merkt, das interessiert uns auch beide wahrscheinlich einfach gar nicht Ich so meine, riesig wenn, dann groß, ist es ja aber sogar eher ein Spiel für dich als für mich. Ich meine, Dragon Age war ja noch, hat mich nie ja noch irgendwas nie für so dich. wirklich interessiert. Ja. Dementsprechend, beschäftige mich auch ehrlich gesagt nicht so damit. Ich weiß natürlich nur, dass Dragon Age 2 natürlich nicht so gut angekommen ist. Keine Ahnung, wie das jetzt mit dem Dreier wird. Ist natürlich auch eines der größeren Rollenspiel Releases jetzt noch Ende des Jahres, aber lässt mich ehrlich gesagt völlig kalt. Ja, Völligkeit lässt mich nicht, aber ich bin sehr, sehr skeptisch und zurückhaltend. Wenn es jetzt eine richtige Bombe wird, dann werde ich es wahrscheinlich auch spielen, weil mir, wie gesagt, der erste Teil auch schon ganz gut gefallen hat, aber das warten wir jetzt mal ab. Viel interessanter, das Baldur's Gate Remake quasi, was demnächst so über Kickstarter kommt, aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Ja, Evil Within. Auch als dieses Spiel, das wir es wirklich gern gesehen hätten, aber nicht gesehen Oder beziehungsweise haben. gern gespielt hätten. Ähm, aber Stimmt, die ja, aber Schlange, wieder die war, spielen. ja, das war ein Albtraum. Endlos lang. Ja, die Schlange war tatsächlich einfach zu lang. Das ließ sich auch echt schwer rechtfertigen, dafür dann an viele andere Dinge zu Beziehungsweise wir haben opfern. uns auch, ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, wie kann das sein, dass das so viel Leute stehen? Das ist halt The Evil Within. Das ist halt kein Call of Duty, das ist kein Assassin's Creed, das ist halt The Evil Within, Mann. Aber trotzdem war die Schlange so ewig lang und wie sich herausstellte, zumindest wie ich es jetzt rauslesen konnte, lag das einfach daran, dass man eine halbe Stunde spielen konnte. Was Anscheinend. auch super geil Was ist. Also super man geil ist auf anscheinend so einer wirklich, Messe, ja. ja. Man hat anscheinend wirklich ein komplettes Kapitel aus dem Spiel gespielt. Anscheinend das komplette 9. Kapitel konnte man spielen. Man war schon in dem Mansion quasi, also der Irrenanstalt. Und das soll wohl auch super gruselig und echt, echt cool gewesen sein. Für eine halbe Stunde Gameplay, ja, ist natürlich cool. Da kann man sich auch mal lange für anstellen. Das bedeutet natürlich aber auch, wie gesagt, auch, dass man Ewigkeiten warten muss. Und da es bei Witcher zumindest so war, dass, glaube ich, in dieses Theater, in dem sie die halbe Stunde Gameplay Witcher gezeigt haben, was ja dadurch natürlich dann auch einfach gedauert hat, haben immerhin, keine Ahnung, 40, 50 Leute gepasst. Ich glaube, bezweifle stark, dass sie 40, 50 Spielstationen da drin hatten. Das heißt also, dadurch hat das Ganze einfach ewig gedauert, weil sie eine halbe Stunde spielen durften und jedes Mal nur 20 Leute reingelassen haben. Und wenn natürlich irgendwie auf Platz 120 bist oder sowas, dann wartest du halt einfach entsprechend 3, 4 Stunden. Ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hätte super gern gespielt, aber allem Einvernehmen nach ist es ja eigentlich ganz gut angekommen. Was mich jetzt ein bisschen, ja, was heißt, ja, ein bisschen nicht abgeturnt hat, aber was ein bisschen nicht meinen Erwartungen entsprochen hat, ist jetzt der neue Trailer, der rausgekommen ist zur Gamescom auch. Das ist anscheinend auch der PAX East Trailer, den ich allerdings gesagt damals gar nicht gesehen habe. Wo man auch ein bisschen Gameplay sieht und vor allem wesentlich mehr wirklich direkte Ingames sehen. Und da erinnert es mich schon zum Teil stark an Resident Evil 4. Klar, mit mehr Survival und weniger Schießen. Aber trotzdem, jetzt vom Stil her, hat es mich schon an Resident Evil 4 erinnert. Man sieht ja auch eben den Antagonisten, den es anscheinend im Spiel geben wird. Ein Mann im weißen Kapuzenpulli, der auch schon gleich mit einem redet, was dem Ganzen so ein bisschen die Mystery nimmt. Ich bin ja nicht so ein großer Fan davon, wenn man so einen direkten Antagonisten hat, den man ganz klar als irgendwie so vielleicht die Wurzel. Ich meine, weiß man natürlich auch nicht, ob es wirklich so sein wird, dass der wirklich die Wurzel des Übels ist, aber ich mag irgendwie nicht, wenn man eben dem Horror direkt ein Gesicht gibt. Und das scheint so ein bisschen der Fall zu sein, was mich tatsächlich ein bisschen ärgert und stört, leider. Aber insgesamt wird es natürlich wahrscheinlich trotzdem noch ein super Survival-Horror-Spiel. Ich glaube, das steht außer Frage. Und außerdem, Resident Evil 4 ist ein fantastisches Spiel, also es ist absolut Meckern auf hohem Niveau. Ich habe Resident Evil 4 geliebt, das heißt also, wenn es so ist wie Resident Evil 4, werde ich es trotzdem auch auf total lieben. Aber ja, ich hatte vielleicht ein bisschen was anderes erwartet einfach. Ich hatte vielleicht ein bisschen mehr doch auch Abstand zur Resident Evil-Serie erwartet. Und jetzt so mit den neuen Gameplay-Szenen habe ich doch eher das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Aber wie gesagt, wir haben es selber nicht gespielt, deswegen auch schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit? Hat dich das irgendwie, ist dir das aufgefallen? Hat dich das groß gestört? Weiß nicht, also stören tut es mich in dem Sinne nicht, weil du hast ja eigentlich schon gesagt, Resident Evil 4 war ein fantastisches Spiel. Und wenn man ganz ehrlich ist, hatten wir seit Resident Evil 4 auch kein Spiel mehr, was wie Resident Evil 4 war. Von daher kann ich also nicht auch gar nicht davon reden, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass es übersättigt, wenn es wieder so wäre. Dementsprechend bin ich immer noch recht gespannt drauf, ganz davon abgesehen, ob es jetzt sich eher wie ein Resident Evil 4 Spiel wird oder eben dann doch mehr sich dann davon absetzt. Das, was ich bisher gesehen habe, macht auf jeden Fall Lust auf mehr und ich weiß noch nicht, ob ich es zum Launch kaufen werde, aber es steht auf jeden Fall recht hoch dann doch auf meiner Liste, muss ich sagen. Also atmosphärisch und auch gameplay-technisch sah das auf jeden Fall spaßig aus und eigentlich auch das, was ich mir von so einem Survival-Horror-Titel erwarte. Jetzt vielleicht nicht unbedingt so gruselig, wie das jetzt vielleicht andere Spiele sind, wie zum Beispiel auch ein Silent Hill, aber dann, also so ein Niveau wie Resident Evil 4 oder halt die alten Resident Evils, das würde mir schon vollkommen reichen. Das sind auch dann so Spiele, die ich mir dann auch zutrauen würde, alleine zu spielen. Das ist ja immer so das große Problem, ne? Wobei ja wirklich, dass sehr viele Leute sich sehr einig waren, dass es doch schon sehr, sehr gruselig und sehr, sehr viele Schreckmomente hatte irgendwie, ne? Also ich glaube, so ganz was für leichte Nerven wird es doch nicht. Wobei Resident Evil 4 hatte das natürlich auch, aber Resident Evil 4 hat immer tatsächlich einfach das Gefühl, du kannst dich eigentlich immer wehren. Und das scheint ja in dem Spiel nicht der Fall zu sein. Ich meine, wenn man 1, 2 und 3 oder selbst nur 1 gespielt hat, 1, da hat es ja auch noch relativ wenig Munition. Natürlich war das damals eine andere Art von Horror, auch mit den festen Kameraperspektiven und so weiter, aber ja, trotzdem. Ja, ja, stimmt schon. Werden wir mal abwarten, wie es letztendlich wird. Aber ich bin auf jeden Fall auch noch sehr, sehr gespannt. Und dann, glaube ich, der größte PR-Coup, gelungene PR-Coup der Gamescom und wirklich ein Riesending, PT, was wir jetzt als Silent Hills kennen. Ja. Unfassbar spektakulär eigentlich im Nachhinein, dass das alles so geklappt hat, nicht geleakt ist, dass das alles wirklich so orchestriert war und wirklich auch so funktioniert hat. Das ist ziemlich spektakulär. Kannst du vielleicht einmal beschreiben, was genau so passiert ist im Laufe der Gamescom, wie das genau mit Kojima also auf der Dings PT, war? Also das wurde angekündigt, oder was heißt angekündigt? Eigentlich angekündigt auf der Sony-Pressekonferenz. Und zwar war zuerst Hideo Kojima auf der Bühne. Und der hat halt was zu Metal Gear Solid 5 gesagt, was ja auch alle erwartet haben und den Trailer, den gezeigt hat, da ging es nicht um irgendwie neue, coole Gameplay-Szenen aus Metal Gear Solid 5, sondern nur darum, wie diese, der Karton, der ja schon bei Metal Gear Solid-Fans ja so schon ikonisch ist, dass der dem neue Funktionen hinzugefügt worden sind, dass man noch cooler mit diesem Karton eben schleichig oder eben stealth-technisch arbeiten kann, was teilweise total hilarious ist. Ihr müsst euch das Video auf jeden Fall mal anschauen, sucht einfach mal nach Metal Gear Solid 5 Gamescom Cardbox oder Trailer. Von komischen, also wenn man sich dann aufstellt im Karton, dass dann ein Bild von einer Frau im Bikini ist oder einem Soldaten, der winkt und dass das dann alles funktioniert, ist also super random und hilarious einfach ist. Wirklich, wirklich lustig. Das ist wirklich Comedy. Also guckt euch das an. Allein schon, was passiert, wie er dann so in Zeitlupe den Karton zur Seite stößt, um dann zu schießen. Also wirklich tolle Szenen da drin. Richtig. Und da hat man sich dann natürlich auch gedacht, Kojima kommt auf die Bühne und sagt selbst, er ist das erste Mal auf der Gamescom seit 5 Jahren und er ist sehr geehrt da zu sein und so, dann zeigt er halt einen 2-Minuten-Trailer zu was offensichtlich Komischem und geht dann wieder. Und wir haben schon gedacht haben, warum? Und dann wird halt dieser Trailer zu PT gezeigt, was eigentlich für nichts anderes steht als Playable Teaser, den man sich dann sofort im PlayStation Store runterladen konnte und dann eben durchspielen konnte, um eben dann am Ende dann was Besonderes zu sehen. Und das war bei uns dann, also ich meine, die Pressekonferenz war halt irgendwann abends um 7 oder um 8 in Deutschland und wir waren dann noch als was essen, dann sind wir nach Hause gekommen und haben uns erst dann teilweise ein paar Sachen angeschaut und dann, glaube ich, so kurz vor Mitternacht kriege ich dann plötzlich die Nachricht, dass der Erste es geschafft hat, es durchzuspielen und es ist nicht nur einfach ein neues Silent Hill, was eh schon völlig spektakulär war, es ist ein neues Silent Hill aus Japan, was schon spektakulär ist, es ist Hideo Kojima, der das Ganze directed, in Zusammenarbeit mit Guillermo del Toro, wo ich mir dachte, what the fuck is happening? Und in der Hauptrolle, ich habe den Namen wieder vergessen, Norman Reedus. Anscheinend ein sehr beliebter Schauspieler momentan. Ich glaube, die meisten, also Walking Dead, der spielt gerade eine der Hauptrollen in Walking Dead. Und ich glaube, dafür ist er auch am bekanntesten. Und natürlich der blutige Pfad Gottes für alle die von uns, die ein bisschen älter sind, das vielleicht auch irgendwann so in den 90ern sich noch als Kultfilm in Erinnerung rufen können. Auf jeden Fall derzeit wieder ein sehr beliebter Typ auf jeden Fall. Passt auch gut ins Szenario. Definitiv rein. Und man sieht ihn auch gleich am Ende des Trailers, eben wie er sie umdreht und die Kamera guckt. Dann steht eben Norman Reedus in Silent Hills. Hideo Kojima und Guillermo del Toro. Also, es ist tatsächlich einfach, es tut mir leid. Es müsste eigentlich die Welt sprengen, so spektakulär ist das. Also, ich meine, nicht nur, dass Hideo Kojima diesen völlig bescheuerten und lustigen und eigentlich vollkommen überflüssigen Trailer zu den Cardboard Boxes irgendwie in Metal Gear Solid 5 zeigt und dann klammheimlich von der Bühne verschwindet und danach kommt eben dann die Vorstellung dieses Teasers, der eben in Spielform jetzt spielbar ist und dann kommt nachher raus, dass er quasi gerade gegangen ist, als sein neues Spiel dann irgendwie gezeigt wurde und dann ist auch noch Guillermo del Toro, der anscheinend mit am Drehbuch geschrieben hat, den wohl die meisten Leute wohl mittlerweile auch kennen, Pan's Labyrinth, vor allem auch die Hellboy-Filme. Also auch ne, ein großer accomplished Regisseur aus Hollywood, der vor allem, glaube ich, bei den meisten Leuten auch dafür bekannt ist, dass er eben seinen sehr eigenen Stil hat und sehr, sehr anspruchsvolle Filme auch zumindest für das Genre, das er eben dreht, macht, sodass es, glaube ich, einfach auch in der Hinsicht vielen Leuten irgendwie ja einfach nochmal extra gefallen hat. Also einfach in jeder Hinsicht fantastisch, richtig gut gelungen, richtig, richtig cool und ich bin mega gespannt. Neues Silent Hill und Hideo Kojima macht's. Könnte echt geil werden. Und alle Leute, die den Trailer, diesen Teaser-Trailer gespielt haben, oder diesen, ja, Teaser, ja, haben schon gesagt, war fantastisch. Super, super gruselig. Richtig, richtig gut gelungen. Ja, also ich würde auch sagen, dass der PR-Stunt auf jeden Fall komplett aufgegangen ist. Also ja. Die großen Foren sind dann sofort explodiert, als dann die ersten eben auf, die haben das dann auf Twitch eben gestreamt zusammen und haben das dann zusammen durch diese Rätsel dann gekämpft und dann kam das halt raus und sehen halt diesen Teaser und dann auch die Spieler dann selbst, die das halt gestreamt haben, das hat halber ausgerastet, völlig zu Recht auch. Vor allem, es war halt wirklich so, zuerst siehst du Namen Hideo Kojima, dann Guillermo del Toro, dann den Schauspieler und dann Silent Hill. Das war halt absolute Megaton. Also auch NeoGAF ist halt explodiert, als es dann rausgekommen ist. Und ich bin auch sofort dann so rumgesagt, so, Merlin, es wurde gerade neues Silent Hill angekündigt. Also was? Ja, Guillermo del Toro und Hideo Kojima, was? Ist halt wirklich so, keine Ahnung, stellst dich halt vor der Gamescom und sagst, okay, was wäre so eines der komischsten Kombinationen, was jetzt irgendwie ankündigen könnten? Ja, neues Silent Hill mit Kojima und Guillermo del Toro. Wäre so, ja, träum weiter. Das ist tatsächlich super bescheuert, ehrlich gesagt. Also, aber, ja, also es war auf jeden Fall super gelungen und dass sie sich das dann auch so getraut haben. Und ich meine, Kojima schon gesagt, er hat eigentlich gedacht, das dauert ein bisschen länger. Aber trotzdem natürlich sich da hinzustellen und sagen, aha, jetzt kommt erst das Ende. Also auch dann selbst als Entwickler zu sagen, okay, ich überlasse es jetzt erstmal der Masse und möchte gar nicht jetzt erleben, wie dieser Saal, der vor mir steht, jetzt sozusagen abgeht, wenn ich das jetzt so ankündige. Aber trotzdem, also... Ja, einfach super Aktion, muss ich einfach sagen. Ja, allerdings. Super, super cool. Kann man nicht mehr zu sagen. Spielt das Ding, falls ihr noch nicht gespielt habt. Ich glaube, es ist immer noch nach wie vor über die PlayStation Store. Ja, du kannst den PlayStation Store, glaube ich, noch runterladen, ja. Ja, das heißt, einfach mal ausprobieren und sich darüber freuen, dass vielleicht Silent Hill zu alter Größe erwächst. Ja. Ich meine, die Größe, die es eigentlich letztendlich nur im zweiten Teil hatte, wenn wir ehrlich sind. Ja, der dritte war auch noch sehr gut. Der dritte war auch noch gut, ja, definitiv. Und mit dem vierten ging es dann sehr stark bergab, meiner Meinung nach. Aber der zweite ist immer noch vielen Leuten als sehr glorios und vielleicht sogar als bestes Spiel aller Zeiten irgendwie, besonders in dem Genre in Erinnerung. Und das könnte jetzt tatsächlich mal wieder zur alter Größe gelangen. Es wäre natürlich echt richtig cool. Nächstes Spiel auf der Liste, Lords of the Fallen. Ein Spiel, das wir, glaube ich, auch beide ziemlich spannend fanden und jetzt auch beide nochmal gespielt haben auf der Gamescom. Ja. Und es hat durchaus Spaß gemacht. Einzige kleine Problem, man hatte keine wirkliche Charakterauswahl, man hat einfach einen vorgefertigten Charakter gekriegt, das ist auch derselbe Charakter und auch derselbe Abschnitt des Spiels, den man auch schon in dem Gameplay-Trailer, den wir auch schon mal kurz besprochen hatten, gesehen hat. Und der Charakter ist relativ träge und relativ langsam, also eher ein Stärke-Charakter, wenn man jetzt in Dark Souls-Terms spricht und kommt ja nicht von ungefähr, ich glaube, das darf man ruhig, wenn die Entwickler selbst sagen, sie haben sich stark daran orientiert. Außerdem, wenn man als Dark Souls-Veteran quasi oder einfach nur als jemand, der einfach Dark Souls gespielt hat, um es ein bisschen weniger plakativ zu formulieren, wenn man einfach als Dark Souls-Spieler reinkommt, die komplette Tastbelegung ist genau wie in Dark Souls. Es ist genau dasselbe. Man blockt auf derselben Taste, man hat dieselben zwei verschiedenen Angriffe, einen starken, einen schnellen, ausweichen. Es funktioniert wirklich alles komplett gleich. Alles funktioniert genau wie in Dark Souls, dass man sich gleich sehr heimisch fühlt. Die Atmosphäre ist in die ähnliche Richtung, auch wenn es ein bisschen bunter ist, definitiv, das ganze Spiel. Und ein bisschen mehr klassische Fantasy in der Hinsicht. Das Kampfsystem, wie gesagt, fühlte sich jetzt in dem Moment ein bisschen träge an, aber hat trotzdem schon sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Wir sind beide zum Boss gekommen, aber nicht wahnsinnig weit rein, leider. Also Also ich habe es nicht geschafft, groß gegen den Boss zu kämpfen. Aber es hat auf jeden Fall ein super Dark Souls-iges Gefühl und sieht echt tatsächlich nach einem sehr guten Zwischensnack aus. Es wird garantiert nicht die Qualität eines Dark Souls erreichen, aber einfach nur ein Spielsystem und eine Mechanik, die an Dark Souls zumindest heranreicht und dann einfach mit einer entsprechend coolen Welt, reicht mir völlig aus. Ich hätte da richtig Bock drauf. So als Zwischensnack quasi. Ja, vor allem, weil der Schwierigkeitsgrad auch nicht niedrig war. Also die Kämpfe waren schon knackig, was natürlich meiner Meinung nach daran lag, dass ich eben es einfach nicht gewohnt bin, so einen langsamen, drehenden Charakter zu haben. Wenn ich ein bisschen schneller gewesen wäre, wäre das, glaube ich, sehr viel einfacher gewesen. Für mich jedenfalls. Ja, für mich auch. Ich glaube auch, dass es ein paar Sachen gibt, die da natürlich im Gegensatz zu Dark Souls auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, nicht einfacher, aber ein bisschen angenehmer gelöst in dem Sinne für die meisten Spieler eben. Es gab dann vor dem Boss auch einen Save Point, wo man dann auch speichern konnte und auch, glaube ich, nochmal geheilt wurde. Also dementsprechend einfach mehr Komfortfunktionen, wo ich auch nicht dagegen bin. Ich meine, ich bin jetzt kein elitärer Snob, der sagt, oh Gott, dieses Spiel ist so casualig. Ich hätte gerne mehr vom Boss gespielt, aber ich habe die Demo zweimal gespielt. Ich durfte nämlich am Mittwoch eine andere Demo spielen, wo ich dann einfach sofort in den Bosskampf reinkam. Ein anderer Boss als dann der Boss, den man dann in der anderen Demo spielen konnte. Und da hatte ich leider den gleichen Charakter. Ich bin super oft gestorben gegen diesen Boss, ganz einfach deswegen, weil ich das Gefühl hatte, er hat schon diese eine Lücke, die man dann eben hat, wenn man dann vielleicht es geschafft hat, dann nach einer starken Attacke von ihm hinter ihn zu kommen, aber der Schlag dauert einfach so lange bei diesem Charakter, dass ich dann teilweise dann trotzdem das Schild getroffen habe von ihm, weil er sich dann rechtzeitig umgedreht hat und so. Und ich einfach gedacht habe, oh Mann, vielleicht ist das Spiel gar nicht so schwer, wie ich es jetzt gerade ein Gefühl hatte, sondern einfach, es wurde ein bisschen künstlich schwer gemacht, dadurch, dass der Charakter einfach so scheiß langsam war. Mir gefällt natürlich die Tatsache, dass das Gameplay sehr an Souls erinnert. Man fühlt sich sofort heimisch, Stamina, Management ist auch wieder super wichtig. Und wenn man jetzt dann am Ende natürlich auch die Möglichkeit hat, dann auch seinen Charakter dementsprechend zu customisieren, wie man das eben möchte, dann glaube ich auch, dass es ein sehr, sehr amüsanter Zwischensnack werden könnte. Und ist deswegen auch, was jetzt Fantasy- oder RPG-Spiele angeht, auch das, was mich jetzt für das Ende des Jahres auch am meisten interessiert. Also viel mehr als Dragon Age Inquisition zum Beispiel. Ja, absolut. Ja. Ja, auf jeden Fall cooles Spiel. Ich bin auch super gespannt, definitiv. Und ich glaube, es fliegt auch ein bisschen unterm Radar, weil so viele Leute haben es ehrlich gesagt gar nicht angestellt. Es ist auch von Deck 13 gepublished. Das ist von einem kleinen, relativ kleinen Entwickler. Ich habe auch das Gefühl, dass es einfach nicht so ein Riesending ist. Ich habe zwar das Gefühl, irgendwie eigentlich müssten mittlerweile alle davon mitgekriegt haben, weil sie doch schon ein bisschen Aufmerksamkeit auch gerade auf den internationalen Plattformen gekriegt haben für das Spiel. Immer mal wieder auch größere Interviews und Gameplay-Fetzen rübergekommen sind. Den Trailer, glaube ich, kennen auch relativ viele Leute. Aber tatsächlich, glaube ich, haben sich nicht viele Leute einfach gemerkt oder auf dem Radar behalten. Vielleicht auch, weil noch nicht so ganz klar war, ob es nicht doch einfach wirklich nur ein relativ platter und nicht so guter Dark Souls-Abklatsch wird. Ich würde jetzt behaupten, von dem, was ich bisher gespielt habe, kann es durchaus ein eigenständiges Spiel werden, auch wenn es wirklich sehr Dark Souls-mäßig ist, aber trotzdem schon, wie gesagt, mit seinem eigenen Stil, einer eigenen Welt und einem eigenen Hauptcharakter und sowas, was ja schon noch ein bisschen was anderes ist als in Dark Souls. Und ich glaube, es könnte durchaus auch mehr werden als so ein ich habe gerade keinen Dark Souls zu spielen, deswegen nehme ich so einen kleinen Dark Souls-mäßigen Snack. Ich glaube, es könnte durchaus auch sein eigenes Ding werden. Ich hätte gern gehabt, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr tatsächlich unterscheide von Dark Souls. Aber insgesamt, glaube ich, ist es auch nicht schlecht, wenn es einfach wirklich so, ne, klar seine Wurzeln zeigt. Es macht auf jeden Fall Spaß und in der Hinsicht, glaube ich, sollte man sich einfach mal angucken, wenn man irgendwie Dark Souls mochte. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das trifft ja fast auf jeden zu. nächstes Spiel, Alien Isolation. Ja, da bin ich jetzt dann sehr der Einzige. Sagen, weil ich habe das ja nicht gespielt. Du hast es dir nicht angetan. Ich bin halt auch kein so großer Alien-Fan, muss man natürlich sagen. Das stimmt natürlich auch. Du bist eh nicht so ein Sci-Fi-Fan und auch nicht so ein Grusel-Fan. Ich bin ja auch nicht so ein Mega-Grusel-Fan, aber ich glaube einfach, die Alien-Franchise liegt mir nicht nur mit den Filmen am Herzen. Ich bin ein großer Alien-Film-Fan, wirklich. Schon seit Jahren. Hab auch tatsächlich die Alien vs. Predator 1 und 2 super gern gespielt und wirklich geliebt. Und mag einfach das Alien als Alien. Also, ne? Das Alien, um das es eben da auch geht. Finde die ganze Idee hinter Alien Isolation von Anfang an total cool, eben dieses Gefühl des ersten Films einzufangen und nicht eben des zweiten Films, wo es eben dann wesentlich mehr um Geballer ging, um 40, 50, 60, 70 Aliens, die auf einen zukommen, die dann eben zerballert werden und so ein Kram. Es war ein anderer Horror im ersten Film, wo es ein Alien war, eine Crew, du kannst nichts gegen dieses Viech tun. Und das will hier Alien Isolation einfangen. Und ich habe jetzt eben ein Demo-Level gespielt, in einem Spielmodus, der vorher noch nicht gezeigt wurde. Das ist vom Prinzip her so eine Art Trial-Modus, so ein bisschen Highscore-mäßig, weil man eben am Ende auch eine Punktbewertung kriegt, wie schnell und wie gut man effektiv man gearbeitet hat. Letztendlich läuft es folgendermaßen, man kommt in einem Raum ein, der Raum ist abgesperrt noch am Anfang, man kann sich im Raum umgucken, da liegen verschiedenste Sachen, alles mögliche, irgendwelche Werkzeuge, vieles kleines Material, irgendwelche Schokoriegel und so ein Gedödel, also wirklich alles mögliche an Kram und ein Flammenwerfer. Und das deutet auch schon so ein bisschen an, was später anscheinend im Spiel implementiert sein wird, nämlich, dass es sowas wie Crafting gibt, also all die Dinge, die du in dem Anfangsraum und auch im späteren Level findest, helfen dir dabei, zu craften und Dinge zu bauen. Das war leider noch nicht integriert jetzt in der Demo, die ich gespielt habe, aber das wird es anscheinend noch werden. Die Gegenstände waren auf jeden Fall schon drin. Dann öffnet sich die Leveltür und du musst eigentlich nichts anderes machen, als ans andere Ende des Levels zu kommen. Du kriegst Bonuspunkte, wenn du es ohne deinen Bewegungsmelder machst. Aber ganz ehrlich, ohne das Ding ist es zum einen noch viel gruseliger und habe ich das Gefühl gehabt, fast unmöglich, das zu schaffen. Ich habe das Spiel mindestens 25 Minuten gespielt und ich habe es nicht einmal geschafft, in insgesamt 10 Anläufen, glaube ich, durch das Level zu kommen. Das Alien hat mich immer zwischendurch erwischt und es war so verflucht gruselig. Hat echt eine Menge Spaß gemacht. War tatsächlich für mich, glaube ich, so das Ding, wovon ich am wenigsten erwartet hatte auf der Messe und am begeistertsten war im Nachhinein. Ich war wirklich begeistert. Und bin's auch immer noch. Um ein bisschen auszudrücken, wie gruselig es war, ich bin reingekommen, es war so eine lange Reihe von PCs, ich habe mich dahingestellt, habe angefangen zu spielen, neben mir stand ein junger Mann, der hat das Ding, es gab entweder einen Controller oder eine Maus, der hat den Controller in die Hand genommen, hat 2 Minuten gespielt, hat gesagt, nope, hat das Ding weggelegt und ist gegangen. Kurz danach kam ein junges Pärchen rein, ein Mann und eine Frau halt eben, haben sich dahingestellt, haben angefangen zu spielen und haben so gesagt, so, hey, willst du? Nee, spiel du lieber, okay. Ich will lieber gehen eigentlich. Und dann sind die beiden auch abgehauen. Und nicht, weil das Spiel scheiße war, sondern weil du schon gemerkt hast, das ist denen einfach zu gruselig. Und es war auch wirklich verflucht gruselig, wenn man in so einem scheiß Lüftungsschacht ist, den Bewegungsmelder anhat und draußen auf dem Metall diesen klackenden, typischen Sound der Aliens hört, die vorbeischleichen. Und das ist ja nur ein Alien in dem Level. Und man weiß schon, scheiße, wenn es hier reinkommt, habe ich 100% verloren. Der Flammenwerfer, und das ist das Schönste eigentlich daran, haben sie gleich am Anfang schon gesagt, bitte versuchen Sie nicht mit dem Flammenwerfer das Alien umzubringen. Das ist nicht möglich. Sie können es damit nur verscheuchen. Bitte laufen Sie dem Alien nicht hinterher. Bitte verballern Sie nicht Ihre ganze Munition in der Hoffnung, dass es stirbt. Das Alien wird nicht sterben. Behalten Sie ihn, solange Sie können und benutzen Sie ihn nur, um das Alien zu verjagen, weil was anderes können Sie damit nicht machen. Wirklich cooles Spiel. Hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt. Hab auch richtig Bock auf die Nostromo Edition, die es hier gibt, sodass man dann eben mit Ripley und ein paar anderen aus dem ersten Film spielen kann und anscheinend auch Teil des ersten Films wirklich nachspielen kann auf der Nostromo, was natürlich richtig geil wäre. Bin echt super gespannt und für Leute, die so auch so Survival-Horror wirklich mögen, richtig, richtig cooles Spiel. Hat mir wirklich super gut gefallen. Coole Grafik, super gute Atmosphäre. Richtig, richtig gut gemacht. Alien sieht auch super gruselig aus. Geiles Spiel, wirklich. Ist bei mir auch so ein bisschen irgendwie unterm Radar geflogen, aber jetzt muss ich sagen, ich bin echt richtig gespannt und freue mich drauf. Ja, definitiv. Ich war auch super überrascht, als dann Man rausgekommen ist, dann super begeistert war von diesem Spiel. Und dann gesagt, ja, schau da mal rein. Aber kam dann super begeistert raus. Dann war ich auch so, wir müssen sie eigentlich richtig gemacht haben, da nach diesem letzten Alien-Desaster, was ja, glaube ich, nicht vom gleichen Entwickler war, aber trotzdem, was die IP schon, oder was einfach die Alien-Franchise schon so ein bisschen, sage ich jetzt mal, geschadet hat. Schön, tatsächlich, ja. Ja, leider, aber dieses Spiel sieht tatsächlich aus, als ob es würde es dem, gerade in dem ersten Alien-Film, doch wirklich endlich gerecht werden und ich bin super gespannt drauf und hab echt Bock. Weiter geht's und das nächste Spiel auf der Liste ist Hellblade und ja. Da kann ich wiederum fast nichts zu sagen. Ja, man kann da eh noch nicht so viel sagen, außer Hellblade wurde jetzt auf der Sony-Pressekonferenz angekündigt. Das ist das neue Projekt von Ninja Theory, die auch Heavenly Sword und Enslaved und das neue Devil May Cry gemacht haben. Und das wird erstmal zeitexklusiv für die PS4 launchen und man hat noch nicht wirklich viel Gameplay, man hat noch gar kein Gameplay gesehen, sondern nur einen CGI-Trailer. Man sieht die Hauptfigur im Spiel, ist auf jeden Fall ein weiblicher Hauptcharakter und erinnerte ehrlich gesagt auch schon sehr stark an den Hauptcharakter aus Heavenly Sword. Von daher sah auf jeden Fall so aus, als wäre das auch wieder ein Hack-and-Slay-Titel, also Action-Titel. Man sieht nämlich, dass sie schon ein Schwert führt und mehr Informationen sind noch nicht bekannt, aber so wie ich jetzt Ninja Theory kenne, wird sich das wahrscheinlich dann um einen Action-Titel handeln. Ich bin mal vorsichtig gespannt drauf. Ich habe außer Heavenly Sword, also ich habe Enslaved gespielt, was ich ziemlich cool fand, weniger wegen den Action-Anteil, sondern auch wegen den Charakteren. Also da hat ja auch Andy Serkis hat ja auch seine Rolle mitgespielt und Devil May Cry hat mich ja sehr überrascht. Ich mochte das Charakterdesign von Dante bis zum Ende immer noch nicht, aber musste dann doch zugeben, dass das Gameplay dann doch ganz gut dann funktioniert hat. Und dementsprechend bin ich jetzt mal vorsichtig optimistisch, dass auch Hellblade vielleicht gameplay-technisch vielleicht dann doch mal eine Schippe drauflegen kann und da ist momentan ja nicht so aus, als würde Platinum Games irgendwelche Spiele für die PS4 machen. Setze ich so ein bisschen meine Hoffnung da rein. Mal schauen, wie das dann am Ende wird. Richtig, ja. Ich muss sagen, ich bin völlig desinteressiert, ehrlich gesagt. Sah nicht so wahnsinnig cool aus für mich. So, also nicht, ne, also rein subjektiv einfach betrachtet, jetzt für mich persönlich hat es mich nicht so wahnsinnig interessiert. Muss auch sagen, dass ich an dem Devil May Cry Remake durchaus interessiert bin, weil jetzt doch auch schon einige Leute gesagt haben, dass es doch echt ziemlich, ziemlich gut war. Und ja, so grundlegend interessiert mich das dann ja schon. Enslaved hätte ich, glaube ich, ganz gerne mal gespielt, aus denselben Gründen, die du gerade schon genannt hast, hab's aber nie geschafft. Und ja, Heavenly Sword hat mich überhaupt gar nicht Ja, interessiert. Heavenly Sword war ja auch PS3 exklusiv. Ja, also bin auch durchaus gespannt, definitiv, was da jetzt vielleicht draus wird noch irgendwie, aber für mich persönlich, glaube ich, wird es letztendlich nichts groß sein. Ja, dann noch Lara Croft and the Temple of Osiris, der Nachfolger zu dem, Guardian ja, of Light. anderen, genau, Guardian of Light, zu dem anderen Tomb Raider Co-op Top-Down-Sichtspiel, das Joe und ich ja gespielt haben und auch sehr viel Spaß damit hatten, muss man ja sagen. Also das hat ja wirklich sehr gut funktioniert als Zwei-Mann-Koop-Spiel. Jetzt gibt es Vier-Mann-Koop und das, was wir jetzt bislang gesehen haben, sieht ehrlich gesagt nach. Also, es hat, letztlich habe ich das Gefühl, dass sich nicht viel verändert seit dem letzten Teil. Muss aber auch gar nicht, weil, wie gesagt, der letzte Teil auch schon sehr, sehr unterhaltsam war als Koop-Spiel und jetzt mit Vier-Mann-Koop kann eigentlich nicht schaden. Kann eigentlich nur besser werden. Man merkt aber auch schon, dass man nicht mehr als zwei Leute braucht. Die vier Leute erfüllen jeweils dann eben also immer zwei Leute dieselbe Rolle und Aufgabe, haben auch dieselben Fähigkeiten, sodass man alle Rätsel auch eben mit zu zweit lösen kann. Ab und an, glaube ich, hatte ich das Gefühl, gibt es auch mal Situationen, wo man tatsächlich irgendwie mit zwei Leuten dieselbe Sache machen kann, muss, darf, um es ein bisschen einfacher zu machen. Insgesamt aber trotzdem, ich glaube, auch mit zwei Leuten gut spielbar und insgesamt, glaube ich, auch einfach ganz unterhaltsam wieder. Also für alle Leute, die auf so reine Koop zwischendurch Sachen stehen, hat schon echt eine Menge Spaß gemacht Ja, damals. wir waren zu viert unterwegs und ich glaube, es war im letzten Effekt, so als kleine Anekdote auch ganz gut, dass wir dann dass es auch viele Rätsel auch zu zweit lösbar sind. Hatten dann Und dass wir beide jeweils einfach aus jeweils einer Fraktion eben einen Charakter ja, gespielt haben. weil wir hatten dann noch eine, also Merlins Freundin war noch dabei, wir hatten dann noch eine Mitspielerin und die es dann irgendwie immer geschafft hat. Man kann nämlich Bomben legen und explodieren lassen. Jetzt immer geschafft, uns selbst dann irgendwie runterzusprengen aus Abgründen und so weiter. Und das war alles super komisch und war teilweise so, Mann, was denn da, was passiert denn da schon wieder? Und oh nein, jetzt muss ich sie wieder hochholen und oh. Es war ein bisschen anstrengend, ja. Also es war, das Mädel hatte anscheinend, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Computerspielen. Das war eine Messerhaus-Test, die eben da rumgeflitzt ist und dann eben mal abends nochmal ein paar Spiele ausprobiert hat, was ich super cool fand Ja. an sich, aber sie war einfach nicht besonders gut. Das wäre auch kein Riesenproblem gewesen. Meine Freundin war jetzt in dem spezifischen Spiel auch nicht besonders gut. Aber das Problem war, dass sie bis zum Ende nicht verstanden hat, dass sie, wenn sie immer wieder auf Y drückt und immer wieder schnell auf Y drückt, dann legt sie die und sprengt sie gleich die Bombe und hat uns damit mehrmals einfach irgendwo in sonst wohin gesprengt. So. Jetzt holen wir gerade die letzte Person, nachdem wir relativ lange gebraucht haben, um dann drei Personen auf einen Vorsprung zu bringen, holen wir dann die letzte Person endlich hoch, sie legt das Ding, boom, sprengt, zwei sind tot und wieder von vorne. Das war schon tatsächlich ziemlich unterhaltsam, wenn auch leicht frustrierend. Hat aber dem definitiv keinen Abbruch getan. Also Joe und ich haben dann eben als quasi, ja, die beiden, die das Spiel schon kannten, quasi, dann relativ gut einfach so die meisten Sachen erstmal zusammen erledigt und das lief wieder super flüssig und cool. Ja, also Wie auch schon wir haben es auch damals. schon sofort heimisch gefühlt irgendwie. Ich meine, wir haben das Spiel jetzt nicht so lange gespielt Ja. und so, aber trotzdem, die Koop-Mechanik funktioniert einfach gut und wir haben so, ah genau, das, da musste man das so machen und ihr müsst da jetzt rüber hopfen und so weiter. Also, war schon cool. Ja. Also ich habe da schon definitiv Bock dran. Natürlich ist das kein riesiger Titel, aber wir haben ja auch gestern erst wieder herausgefunden, als wir Borderlands 2 gespielt haben, dass Couch-Coop einfach super viel Fun macht. Und das ist halt Ja. wieder, glaube ich, ein perfektes Spiel dafür. Vor allem, wenn man da noch mehr Freunde hat, zu viert, glaube ich, wird es super lustig. Das glaube ich allerdings auch, ja. Das glaube ich auch richtig. Das ist richtig cool, wenn man tatsächlich auch wirklich zu viert unterwegs ist. Zu zweit macht es ein bisschen auch Spaß und zu viert kann auch manchmal ein bisschen Chaos sein, aber macht definitiv Spaß. Und ja, jetzt beenden wir unseren Hauptteil so ein bisschen auf eine etwas traurigere Note, bevor wir dann zu den Indies übergehen. Natürlich haben wir uns nicht die Möglichkeit nehmen lassen, auch wirklich Arena of Fate auszuprobieren, das MOBA. Das ja so ein bisschen der Anfang von dessen ist, was irgendwie Crytek als die Zukunft der Firma so gerne hätte, nämlich der Free-to-Play-Markt. Sie haben die ganze Firma ja darauf ausgerichtet, wir haben das letzte Mal ja schon wieder darüber diskutiert. Crytek war ja nun relativ viel in den Medien die letzten paar Wochen. Wir haben schon öfter mal drüber geredet und haben auch immer wieder gesagt, wir wissen nicht so ganz genau, ob das so die richtige Richtungsänderung ist, ob das auch überhaupt zu Crytek passt. Und haben jetzt einfach mal, naja, gesagt, wenn wir jetzt schon das erste Mal, beziehungsweise das erste Experiment oder den ersten Schritt in diese Richtung spielen können, dann sollen wir das auch tun, haben uns eben für Arena of Fate angestellt und haben es gespielt und müssen ein mehr als ernüchterndes Urteil, glaube ich, fällen, weil ich muss sagen, mir hat's als jemand vor allem, der auch schon öfter MOBAs gespielt hat, ich würde nicht sagen, ich bin Experte, aber ich habe zumindest schon so die wichtigsten definitiv alle gespielt und kenne mich halbwegs aus, muss sagen, das ist echt nicht besonders gut. Und das ist noch sehr diplomatisch ausgedrückt, glaube Ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist scheiße, weil grundlegend funktioniert es natürlich, aber Also zum einen hat es viel zu wenig, um es wirklich von anderen MOBAs zu unterscheiden. Also wo Blizzard dieses rein Casual-League ist und wo League eben dieser Einsteiger-Professional-MOBA ist und wo eben Dota so den Hardcore-Markt anspricht und Smite die Leute, die eben eher was Action-geladenes Third-Person haben wollen und sowas. So wie jedes in seiner kleinen Nische hat, wüsste ich nicht, wo ich das ehrlich gesagt einordnen würde. Es ist so eine Mischung aus League und Heroes of the Storm vielleicht. Funktioniert aber definitiv nicht ansatzweise so gut wie die anderen beiden Vertreter in der Gleichung. Es spielt sich sloppy, es spielt sich nicht ganz so flüssig, wenig taktisch hatte ich auch tatsächlich das Gefühl. Es ist echt schwer zu beschreiben, es fühlte sich einfach nicht richtig an und nicht besonders gut. Von der Klassen- und Figurenauswahl mal ganz zu schweigen, ich finde immer noch ein bisschen perplex, warum sie denn jetzt so in so merkwürdiger Comic, wenn es wenigstens so wäre, dass die Grafik bestechen würde, wenn sie sagen würden, wir haben die Cry-Engine genommen für ein MOBA, völlig überzogen, aber wenn es wenigstens so wäre, dass es super krass schön aufgelöste Umgebung geben würde oder sowas, das könnte man ja alles machen, dann würde ich sogar ganz lustig finden, ganz spannend. Es wäre natürlich immer noch Novelty und eigentlich unwichtig, aber zumindest wäre es ganz interessant, zumindest als der Twist. Aber stattdessen hat man relativ hässliche Comic-Grafik, muss ich sagen, die mir bei den anderen Vertretern dann bei allen besser gefällt eigentlich. Und dann noch Charaktere wie Rotkäppchen und, keine Ahnung, Van Cleef. Van Helsing. Nicht Van Cleef. Van Helsing meine ich, genau. Und, keine Ahnung, Billy the Kid und sowas, so völlig bunt durch, ohne irgendwelchen Zusammenhang, durch alle Märchen, Mystik, Abenteuer, Genres, irgendwie gemischt Charaktere da drin, die auch nicht unbedingt gut repräsentieren, irgendwie welchen Charakter sie eigentlich darstellen. Also es hat mir wirklich einfach fast nichts gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber... Nö, mir hat es auch nicht mehr gefallen. Also es war vielleicht so als Anekdote, wir haben uns angestellt und hätten da wahrscheinlich schon so 45 Minuten bis eine Stunde warten müssen und hatten dann das Glück, dass eine Journalistin vorbeigelaufen ist, die dann gesehen hat, dass wir die letzten zwei in der Reihe sind und hat dann gemeint, dass sie jetzt geht und sie aber noch zwei Lines gepasst für Arena of Fate hat, aber die haben wollen. Natürlich haben wir die sofort genommen, dankend, und konnten dann die Lines skippen und konnten sofort spielen. Die Typen von Crytek haben sich dann auch Mühe gegeben, dann, ja, wenn ihr Fragen habt und so weiter, könnt ihr sie uns stellen. Wir haben sie dann auch mit Fragen gelöchert und so weiter und dann durften wir auch sofort spielen. Und ich muss am Ende sagen, ich war so froh, dass sie diese Lines-Gepässe hatten, weil wenn ich da für eine Stunde gestanden wäre. Also sie haben natürlich schon probiert, sich ein bisschen auch Gameplay-technisch ein bisschen abzusetzen, also von wegen, dass die Midlane nicht durchgehend ist, dass du auch über Siegpunkte gewinnen kannst. Aber ich hatte während des gesamten Spiels irgendwie nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie es gibt keine Items, die taktische Komponente, hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Natürlich war es nur ein Spiel, aber trotzdem hatte ich da schon so ein gar nicht so gutes Gefühl, dass ich jetzt auch überhaupt keinen Bock habe, mich jetzt irgendwie näher damit zu beschäftigen. Also Das ist doch tatsächlich das große Ding. Also es gibt keinen Item-Shop, es gibt keine Items, die man kaufen kann. Man kann einfach nur jede Stufe zusätzlich zu seinen Fähigkeiten, die man eh einfach schon quasi hat, kriegt man noch andere Augmentierungsfähigkeiten quasi, die sich entweder direkt auf die Fähigkeiten auswirken oder eben einfach sowas sind wie, keine Ahnung, 25% mehr Attack Speed einfach. Bam, plätt einfach, Stufe aufgestiegen, ausgewählt, dann hast du 25% mehr Attack Speed. Was sehr viel der taktischen Komponente tatsächlich nimmt, die man eben sowas wie Dota, wo es noch viel mehr drauf ankommt, oder selbst auch League hat, wo es eben drauf ankommt, wann gehe ich zurück, was kann ich mir leisten, welches Teilstück des Items kann ich mir leisten. Wenn ich jetzt zu früh gestorben bin, fehlt mir ein bisschen Geld für eben das Item, das ich eigentlich haben wollte, jetzt muss ich ein kleineres Item kaufen, das bedeutet einen taktischen Nachteil und so weiter und so fort. Also man muss sich da durchaus wirklich mit beschäftigen einfach. Und in dem Spiel hat das alles nichts damit zu tun. Man heilt viel zu langsam. Halt super langsam. Ich bin zurückgelaufen und gedacht so, okay, das hätte mir auch sparen können. Ja, also man heilt viel zu langsam in der Basis. Das sind natürlich noch Sachen, die man ruckzuck ausbessern kann, aber auch das trägt natürlich dazu bei, dass ich nicht so einen guten Eindruck von dem Spiel hatte, weil es ewig dauert, um wieder zurück in die Lane zu kommen. Im Dschungel gibt es nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das heißt, Jungling gibt es, so wie ich es verstanden habe, eigentlich gar nicht, weil es im Dschungel nichts gibt. Es gibt ein paar Schreine, die man einnehmen kann. Das war's. Die geben dann einfach Boni. Hat aber letztendlich nicht wirklich was damit zu tun, dass man wirklich einen Charakter im Jungle hat, der dann wirklich einfach gankt. Last Hitten funktioniert so ein bisschen ähnlich wie bei Smite. Man kriegt auch so einfach Kohle für Minions in der Nähe sterben, aber fürs Last Hitten kriegt man eben ein bisschen mehr. Ja, also es war einfach. Ich habe nicht. Selbst wenn es einigermaßen funktioniert hätte, habe ich bislang noch nicht genau gesehen, wo es sich wirklich im Markt platzieren sollte und warum es überhaupt jemanden geben sollte, der das dann anderen Spielen vorziehen würde. Also diese ganzen Teilaspekte, die jetzt irgendwie Arena of Fate macht, habe ich das Gefühl, machen viele andere genauso oder mindestens besser und sind schon etablierte Spiele. Ich wüsste nicht, warum man jetzt speziell das Spiel nehmen würde. Und sowas wie der Champion Pool zum Beispiel, also die Auswahl der Charaktere, die man spielen kann, trägt garantiert nicht dazu bei, weil das finde ich ehrlich gesagt das generischste und langweiligste von dem ganzen Spiel überhaupt. Die Grafik trägt nicht besonders dazu bei und was besonders anders macht es auch nicht. Also ich muss sagen, nachdem ich das Spiel gesehen habe, mache ich mir wirklich Sorgen so ein bisschen. Weil wenn sie tatsächlich einiges auf dieses Spiel setzen, ich glaube nicht, dass das erfolgreich wird. Ey, tut mir leid. Bei aller Liebe, aber dafür ist der Markt eh schon zu schwierig, als dass so ein mittelmäßiges Spiel tatsächlich irgendwie bestehen könnte. Aber ist natürlich jetzt alles starke Worte für ein Spiel, von dem wir noch nicht wirklich wahnsinnig viel wissen. Wir haben es nur eine Runde lang gespielt. Ist vielleicht auch ein bisschen unfair dem Spiel gegenüber, aber ich war wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit geschockt davon, weil ich doch irgendwie das Gefühl hatte, das muss mich jetzt überzeugen und das hat es wirklich gar nicht. Ja, voll, weil das halt, wie du gesagt hast, das soll ja das neue Standbein von Crytek sein. Und ja. Also ich bin der Meinung, das kann es auf jeden Fall nicht sein. Ich glaube auch nicht, dass das leisten kann. Aber naja, wir warten mal ab, wie es dann letztendlich Richtung Launch aussieht. Wenn es eine Closed Beta gibt, haben wir uns auch beide für Closed Beta beworben. Das heißt, vielleicht gucke ich dann doch nochmal ein, zweimal rein, um mal zu schauen, wie es sich entwickelt. Sind wir mal gespannt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über unseren letzten Teil, den Indie-Teil. Da sind auch eh nur 5 Titel, die wir jetzt erwähnen wollen. Es gab natürlich mehr, muss aber sagen, dass es aber insgesamt auch gar nicht so wahnsinnig viele gab. Wir haben jetzt nur die wichtigsten rausgesucht. Die sind aber wieder mega spannend, wie das eigentlich bei Indie-Titeln immer der Fall ist. Und starten werden wir mal mit Wild. Ja, definitiv das spannendste oder der spannendste Indie-Titel, den wir auf diese Gamescom, ich wollte schon E3 sagen, Gamescom gesehen haben. Und zwar war das die letzte Ankündigung, die es auf der Sony-Pressekonferenz gab. Und da hat man sich dann Indie-Entwickler geholt, der eigentlich gar nicht so Indie ist, aber der den man von Ubisoft schon kennt, nämlich Michael Ancel, den Macher von Rayman und Beyond Good and Evil. Und der hat nämlich neben seiner Tätigkeit bei Ubisoft nämlich noch ein Indie-Studio gegründet. Ich habe den Namen wieder vergessen, auch irgendwas mit Wild Studios. Wild Sheep Studios, glaube ich. Und die haben da ihr neues Spiel präsentiert, oder beziehungsweise ihr Erstlingsspiel präsentiert, das Wild heißt, wird PS4 exklusiv sein. Es sah meiner Meinung nach ziemlich cool und fantastisch aus. Also, so wie es aussieht, ist es ein Spiel, das in einem bisschen Fantasy-Style Welt spielt, das so 10.000 vor, also das könnte man ungefähr in die gleiche Epoche einordnen wie bei uns, so Jungsteinzeit, Altsteinzeit, also wo die Menschen noch nicht wirklich sesshaft sind und noch Jäger und Sammler sind. Und man hat die Möglichkeit, dann nicht nur die Menschen zu spielen, sondern eben auch laut Meinung von Ancel eben jedes Lebewesen, was eben auch in dieser Welt eben existiert. Man kann also auch einfach Tiere spielen und es soll ein Online-Multiplayer-Spiel sein, so wie man das jetzt mitbekommen hat, und man hat noch nicht keine genaueren Details. Aber was ich mir halt vorstellen könnte, ist eben, dass du dann eben dich entscheidest für einen bestimmten Charakter oder eben ein bestimmtes Wesen, was du dann steuerst und dann versuchst eben in dieser Wildnis zu überleben. Also dass es dann auch darum geht, als Mensch dann eben zu jagen, zu sammeln, als Wolf dann eben zu jagen oder als wenn du ein Herbivore spielst, dann eben versuchen, deine Herde zu beschützen oder eben sich dich vor Angreifern zu beschützen. Und das, was man im Trailer bisher gesehen hat, sah wirklich ziemlich, ziemlich cool aus. Und ich muss auch sagen, ich bin sehr gespannt auf diesen Titel. Es war mit einer der interessantesten Indie-Titel, die ich gesehen habe. Ja, definitiv, muss ich auch sagen. Grafikstil fand ich auch sehr, sehr cool, hat mir echt gut gefallen. Und allgemein auch das Gameplay sieht super spannend aus, wenn du wirklich die Möglichkeit hast, Tiere zu spielen. Es soll ja anscheinend auch eben diesen Multiplayer-Modus geben, wo man tatsächlich auch mit mehreren, weiß ich was, je nachdem wie viele Leute sind, aber mit vielen Leuten auf einem Server gemeinsam und eben dann auch mal einen Planeten spielen kann. Es gibt super viele Möglichkeiten, die da tatsächlich entstehen könnten. Ich hätte die ganze Zeit dieses Peter Molyneux-Feeling auch. Ja. Was ich auch super interessant fand. Das ist natürlich auch manchmal mit ein bisschen Reserviertheit verbunden, weil Peter Molyneux Spiele ja erfahrungsgemäß immer so awesome klangen, aber nie so richtig funktioniert haben. Aber ich hoffe einfach mal, dass es in diesem Fall nicht der Fall sein wird. Klingt auf jeden Fall super interessant und spannend und cool und sah echt cool aus. Also definitiv finde ich auch das eigentlich interessanteste Spiel auf der ganzen Gamescom. Hatte man ja vorher noch gar nicht gesehen, richtig, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu sowas wie The Tomorrow Children oder so. Das Tomorrow Children hat man vorher auch noch nicht gesehen. Echt? Ja, das war auch ein neuer Ankündigung komplett. Bist du dir sicher? Ja, komplett sicher. Ich hatte mir das Gefühl, ich kannte das davor schon. Nee. Naja, gut, okay. Dann vertraue ich dir da einfach mal. Ja, gut, trotzdem. Kommen wir gleich mal zum nächsten, dann eben The Tomorrow Children. Eine Art Minecraft-Klon mit Marxismus-Ansätzen und lustiger Märchengrafik. Ganz schwer zu beschreiben, ja, irgendwie, dieses Spiel. Aber ich glaube, das war schon ganz grob zusammengefasst, was es tatsächlich ist. Es sieht tatsächlich einfach aus wie eine Art Minecraft, bloß eben mit richtigem Multiplayer. Das heißt, man ist wirklich mit vielen Leuten auf einem Server. Es scheint eine Art hierarchisches, kommunistisches System zu geben und auch die ganze Grafik ist sehr daran und angelehnt. Auch die Musik im Trailer, die war es. Da habe ich sofort an Papers, Please gedacht und Glory richtig to Atoska und so. Richtig, Soviet Russia. So sah das ein bisschen aus. Auch super interessant auf jeden Fall. Einfach mal den Trailer angucken. Ich glaube, so wahnsinnig viel kann man da leider noch nicht zu sagen. Ja, also das, was ich bisher schon so gelesen habe, ist eben, dass es irgendwie darum geht, dass die Menschheit irgendwie durch ein Experiment das irgendwie geschafft hat, dass halt irgendwie sie die komplette Welt irgendwie kaputt gemacht haben, mehr oder weniger. Und das ist jetzt sozusagen die Aufgabe von den wenigen Überlebenden, das ist, sie wieder aufzubauen. Und dass es dann dementsprechend dann auch diesen diesen Ansatz hat eben, ja, wir müssen das jetzt als gemeinsam sozusagen als Gruppe jetzt schaffen, und das hat jetzt halt auch eben dieses kommunistische Element ist halt eben drin, und man fragt sich auch, wie das dann, ob das dann wirklich auch so ist, dass man den Spielern die Freiheiten gibt, ob man dann eben mit dem System oder mit dem Kollektiv sozusagen dann daran arbeitet, bestimmte Ziele zu erreichen. Man hat dann schon gesehen, man baut sich Strukturen auf, es gibt aber auch Monster und Gegner, die dann angreifen können, dass man sozusagen sich dann vielleicht auch für die Menschen so eine Art Basis aufbaut und dann auch für das Kollektiv dann eben ums Überleben kämpft, oder ob man dann auch die Möglichkeit hat, dann eben gegen das System zu arbeiten. Es gab dann in einem Interview auch schon Anzeichen dafür, dass sie sagen, okay, sie überlegen noch, wie sie das genau aufbauen, auch von der Servergröße, dass sie dann vielleicht pro Dorf sozusagen dann vielleicht so 50 bis 100 Leute haben, die dann auch so, beziehungsweise so bestimmte Wahlen, wie man das auch aus dem kommunistischen System kennt, also zu Sowjets hat und dementsprechend dann auch vielleicht auch hierarchische Strukturen existierende Leute gibt, die dann vielleicht bestimmen können, wie, wo es dann lang zu gehen hat und so weiter. Also dann etwas Gleichere untergleichen. Und das Ganze hört sich so ein bisschen Social Experiment an, und gleichzeitig halt eben dieses klassische Minecraft-Prinzip von Ressourcen sammeln, Sachen bauen und dann auch mit bisschen mehr Kampf oder eben auch Combat-Elementen mit drin, und es klingt nach einem extrem spannenden Projekt. Also am Anfang konnte ich noch nicht so wirklich was damit anfangen. Also es sah auch vom Grafikstil sah sehr speziell aus, muss ich auch sagen. Und man hat so ein bisschen ich zumindest hatte ein bisschen Schwierigkeiten, wirklich jetzt zu greifen, was ist das jetzt für ein Spiel. Ich habe es ja immer noch so ein bisschen, aber das Potenzial und die Möglichkeiten, die ich jetzt darin sehe, und auch dieses überhaupt das Ganze, wie sie das Ganze jetzt aufgezogen haben, macht mich ehrlich gesagt sehr intrigued. Also ich bin doch sehr gespannt drauf, auf neuere Infos und so weiter für dieses Spiel. Ja, das ist bei mir definitiv auch so. Also ich bin auch relativ gespannt einfach drauf, was sie da jetzt noch letztendlich draußen machen und wie vor allem der Multiplayer-Modus sich auch entwickelt, weil das definitiv das Spannendste daran ist. Ja. Die ganze Idee, dass man eben, wie gesagt, so hierarchische Strukturen hat, dass man vielleicht auch Spieler hat, die einfach ein bisschen mehr Macht haben als die anderen, eine gewisse Richtung vorgeben. Dann auch die Frage, wie können sich quasi auch die Spieler, die dann eben der Richtung folgen müssen, vielleicht auch gegebenenfalls dagegen wehren und so. Klingt wirklich sehr, sehr cool und eine super spannende Idee, und so ein Minecraft-Prinzip bietet sich dafür auch echt gut an. Ja, ich meine, dass das Minecraft-Prinzip funktioniert, das wissen wir ja mittlerweile. Und absolut, dementsprechend klingt das auf jeden Fall nach einem sehr vielversprechenden neuen Indie. Ja, definitiv. Noch so ein paar letzte. DayZ, ich glaube, da brauchen wir nicht wahnsinnig viel zu sagen. Die einzige neue Info, die es dazu gab, ist, dass es Cross-Platform geben wird, wenn es dann jetzt auf der Konsole für die PC erscheint. Genau, es erscheint auf der Konsole und es wird Cross-Platform-Multiplayer geben. Ja, das ist an sich einfach super. Ja. Ich weiß nicht so genau, ob das so ein Spiel ist, das wir beiden auch wirklich spielen werden. Aber so grundlegend fehlt es einfach eh immer awesome. Und ich wollte DayZ eben ausprobieren. Und es kann nicht genug Cross-Platform-Multiplayer geben. Genau, wir plädieren ja schon immer dafür, deswegen... Wir reiten jetzt auf diesem Cross-Platform-Multiplayer seitdem es diesen Podcast gibt rum. Natürlich müssen wir jetzt auch darüber freuen, dass es jetzt DayZ mit Cross-Platform-Multiplayer gibt. Und ist ehrlich gesagt auch ein bisschen der einzige Grund, warum er hier mit auf der Liste ist, dass wir es erwähnen können. Ansonsten, DayZ ist halt DayZ. Mittlerweile, glaube ich, kennt das einfach jeder. Fertig, ist ein Phänomen gewesen. Ist immer noch irgendwie so ein Stück weit in der Alpha und es gibt immer noch viel zu viele Bugs und Probleme, und ich habe auch das Gefühl, es entwickelt sich gar nicht so schnell, wie es sich vielleicht entwickeln könnte und sollte. Aber ist immer noch DayZ und ist immer noch awesome, und ich bin halt mal gespannt, wie das irgendwie auf der Konsole dann eben ankommt und ob Cross-Platform-Multiplayer gut funktioniert, weil das ist ja so ein bisschen... Ich bin jetzt auch noch gespannt, ob Smite dann letztendlich Cross-Platform-Multiplayer haben wird, weil... Das ist tatsächlich eigentlich sogar viel spannender. Da wäre ich jetzt eh gleich nochmal kurz drauf gekommen, aber das können wir jetzt auch einfach kurz nebenher noch machen. Smite ist letztendlich auch nichts groß, was man dazu sagen kann. Ich habe da auch schon öfter mal drüber geredet. Die einzige Ankündigung, es wird für die Konsolen kommen. Erstmal zeitexklusiv für die Xbox One Anfang nächsten Jahres, so wie es aussieht. Dann aber auch eben für die anderen Konsolen, beziehungsweise wahrscheinlich eher für die andere Konsole. Ja. Ich bezweifle, dass es auf der Wii U kommt, aber wer weiß. Wäre technisch auf jeden Fall möglich. So anspruchsvoll ist es ja eigentlich nicht. Aber ich denke auch, dass es einfach nur für die PS4 auch noch kommt. Und ob es dann da auch Cross-Platform-Multiplayer geben wird, weil das wäre wiederum was ganz anderes. Das hätte ich schon durchaus Bock drauf. Vor allem, das kann ja auch gut funktionieren, weil ich habe ja schon mit euch mit dem Gamepad gespielt. Ja. Und hatte da nicht das Gefühl, dass ich da jetzt daraus einen großen Nachteil gehabt hätte. Ja, definitiv. Dementsprechend, das wäre auf jeden Fall noch etwas, worauf ich dann doch sehr gespannt bin, auf neue Infos. Ja, auf jeden Fall. Und außerdem halt so das erste richtig reine MOBA. Ich meine, es gab natürlich noch andere Dinge. Es gab Awesome Nords und so dergleichen. Es gab ja auch noch ein paar andere MOBA-mäßige Ansätze oder richtige MOBAs auf der Konsole, aber keins war so richtig erfolgreich. Smite könnte tatsächlich jetzt mal so eins von den Dingen sein, die eben das Genre so ein bisschen auf der Konsole etablieren. Bin mal gespannt, wie das läuft eigentlich. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Deswegen finde ich spannend. Weil, dass das MOBA-Genre halt groß ist, wissen wir. Und dass jetzt die zwei Größten, also LoL und Dota 2, so wie sie momentan sind, wahrscheinlich einfach nicht auf der Konsole funktionieren. Oder nicht so gut funktionieren wahrscheinlich, sehe ich dafür für Hi-Rez auf jeden Fall schon diese Nische, die sie reingehen, oder wo es einfach logisch war, dass sie da reingehen müssen, weil die Konsolenmarkt ist halt riesig und da ist die Konkurrenz einfach momentan nicht vorhanden, und das dementsprechend Und sie sind in der Hinsicht definitiv das passendste MOBA dafür. Ja. Das muss man definitiv schon sagen, ja. Gut, dann nochmal zu einem Spiel, das definitiv auch nochmal sehr neu war und auch sehr interessant und intriguing aussah, nämlich Rime. Ja. Das auch, glaube ich, einfach für die meisten und nicht nur für uns gleich im ersten Moment so den ein bisschen so an Shadow of the Colossus, nicht unbedingt nicht an Shadow of the Colossus, aber an den Stil von Team Ico erinnert hat. Sehr an Ico allgemein, der Hauptcharakter alleine schon, die Welt. Dieses Gefühl, dass du dich eher frei in einer sehr offenen und sehr leeren, also lebensleeren Welt bewegst quasi so ein bisschen. Also von allem her hat es tatsächlich schon so ein, schon ein bisschen Team Ico-Feel. Auch wenn es ein bisschen bunter und vielleicht ein bisschen farbenfroher war, aber ich meine, das ist ja auch nichts Schlechtes, ne? Also ich habe gleich im ersten Moment gedacht so, wow, das sieht echt interessant aus. Einfach nur allein deswegen, weil eben die Atmosphäre... Ja, so eine Mischung aus so Ico und Zelda, hatte ich so ein bisschen das auch. Ja, genau, und so ein bisschen Zelda Wind Waker, das hatte ich auch das Gefühl. So ein bisschen die Comic-Grafik, auch der Stil des Helden und sowas. Also es sieht wirklich, ja genau, es beschreibt recht gut. Du hattest ja auch eine Szene im Trailer, wo man auf dem Segelschiff war, also vielleicht kann man dann auch mit einem Schiff eben rumfahren und so. Also sah auf jeden Fall sehr intriguing aus. Ich meine, klassische, wenn man sich so diese ganze Präsentation so anschaut, natürlich auch klassisch Indie-Titelmäßig, aber ich muss auch sagen, das Spiel war ja schon angekündigt worden, so viel ich weiß. Also da war einfach nur ein neuer Trailer und ich hatte das Spiel ehrlich gesagt nicht am Radar, aber ich bin schon jetzt ein bisschen gespannt drauf, muss ich sagen, weil alle wissen ja, dass ich ein riesiger Fan von Shadow of the Colossus war und dementsprechend mehr Spiele im Stil von Team Ico, warum nicht? Definitiv. Das muss ich auch sagen. Und deswegen bin ich auch super gespannt. Jetzt müssen wir mal gucken, was es letztendlich für ein Spiel wird. Es sieht sehr nach Exploration Puzzle Gaming so aus. Exploration Jump'n'Run Puzzle Gaming so. Und das funktioniert immer, finde ich, wenn das gut gemacht ist. Also von daher, sehr gespannt auf jeden Fall. Und worauf ich auch sehr gespannt bin, ist Below. Ja. Das ist auch ein Spiel, das ich definitiv sehr auf dem Radar habe. Zum einen, weil es von demselben Studio ist, das Super Brothers Sword and Sorcery gemacht hat, worüber wir ja gerade erst, glaube ich, in der letzten Folge geredet hatten in meinem Tasty, das ich auch immer noch empfehle. Und das Below sieht vom Stil in dieselbe Richtung aus tatsächlich. Ich habe das Gefühl, von den Spielen, die sie bislang gemacht haben, sind die beiden sich tatsächlich am nächsten. Dasselbe Prinzip eigentlich, auch wenn die Grafik was ganz anderes ist, aber dasselbe Prinzip, es sieht sehr nach Exploration und bisschen, nein, nicht wirklich Jump'n'Run, ehrlich gesagt, weil ich nicht das Gefühl habe, sieht eher nach 2D-Landschaft, in der du dich dann zum Beispiel eher klettern oder so bewegst. Aber sieht nach einem richtigen Exploration-Spiel aus, wie er zum Beispiel aus Super Brothers Sword and Sorcery eins ist. Und sieht auch extrem spannend aus. Hätte man sogar auch spielen können, das haben wir leider nicht gemacht. Das hat mich im Nachhinein echt geärgert. Im kleinen Indie-Bereich, der in Halle 10 war, hätte man das Spiel auch spielen können. Das hätten wir mal machen sollen. Das hätten wir echt noch schaffen sollen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber naja. Trotzdem, super, super interessant auf jeden Fall, würde ich behaupten. Ja, definitiv. Es soll zuerst zeitexklusiv für die Xbox One kommen, also zumindest auf Konsolen. Geht ja auch auf PC-Release. Vielleicht sollte man das nochmal kurz sagen, für die Leute, die auf dem PC spielen. Wild ist auf jeden Fall PS4-exklusiv komplett. Tomorrow Children auch. Ja. Und Rime auch, so wie ich weiß. Definitiv. Und Below ist aber, kommt auf den PC, kommt zuerst auf den Konsolen zeitexklusiv für Xbox One und dann für die PS4. Und ich muss auch sagen, also ich mag den ganzen Grafikstil schon, es sieht super atmosphärisch und cool aus. Wir hätten es ja spielen können im Indie-Bereich, aber haben wir irgendwie verpasst. Und, ja, das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist echt sehr, sehr ärgerlich gewesen. Ja, aber naja, man kann ja nicht alles machen. Richtig. Trotzdem, sehr spannendes Spiel, definitiv auf dem Schirm behalten und zur Einstimmung vielleicht einmal Super Brothers Sword and Sorcery spielen. Ich das letzte Woche schon empfohlen habe. Ja, ich denke, dann sind wir damit durch. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal kurz zu einem Fazit. Ich meine, wir wollen es auch nicht völlig überstrapazieren und wir sind, glaube ich, schon über 2 Stunden, deswegen sollten wir unser Fazit vielleicht kurz halten, aber grundlegend nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Unsere Erfahrung auf der Gamescom und unser Eindruck überhaupt insgesamt. Du, leg mal los. Wie war es für dich auf der Gamescom? Du warst ja jetzt ein paar Jahre erstmal nicht mehr. Genau, also ich muss sagen, ich fand es super cool auf der Gamescom. Muss auch sagen, die Mittwochskarte, wenn ihr die haben könnt, lohnt sich definitiv. Es ist viel weniger los. Man muss natürlich trotzdem einigermaßen stehen, aber selbst wenn man dann ein bisschen stehen muss und wenn man dann mal dran ist, man hat sehr viel mehr Aufmerksamkeit von den Mitarbeitern in der Booth, die dann auch mal vielleicht ein bisschen auch nach dem Anspielen ein bisschen das Gespräch suchen. Das hatte ich bei Nintendo, das hatte ich bei Sony auch ein bisschen, auch bei Square. Und das hat mir auch ganz gut gefallen einfach. Also dass man einfach das Gefühl hat, die Leute nehmen sich da auch ein bisschen mehr Zeit für dich eben am Pressetag. Und es ist einfach viel entspannter, die Gänge sind nicht so voll. Auch wenn ich diesmal gar nicht so das Gefühl hatte, dass es so voll war, außer auf dem Mittelgang draußen. Aber lohnt sich auf jeden Fall, am Mittwoch reinzugehen, wenn man die Gelegenheit hat. Hat mir sehr gut gefallen. Und auch generell muss ich sagen, ich habe ja schon Horrorgeschichten gehört von den letzten Jahren, dass das super schlecht gehandelt ist mit dem Einlass und so weiter, dass man super früh schon da sein muss. Und ich muss sagen, dieses Jahr, also laut Merlins Meinung auch, haben sie es extrem gut gelöst. Wir waren Donnerstag waren wir 10 nach 10, also 10 Minuten nach Öffnung, der, also sie haben die Türe schon vorgeöffnet, aber 10 Minuten nach offiziellem Beginn für die normale Zuschauerschaft waren wir schon drin, am Freitag sogar schon Punkt 10. Und ja. Die Hallen waren auch nicht überfüllt, sie hatten ein gutes System von erst die Leute dahin lassen und dann immer in Krüppchen, also tröpfchenweise die Leute sozusagen voranzuschieben. Und es hat super gut funktioniert. Ich hatte nie das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich hier 2-3 Stunden in dieser Menge stehen, sondern es war alles gechillt, kein Stress. Und ich meine, wir zwei hatten natürlich auch dann am Freitag dann irgendwie super viel Glück irgendwie mit dem Timing jeweils, wo wir dann immer waren, mussten nie so lange warten. Und war einfach relativ stressfrei, diese Gamescom, und hat dementsprechend auch super viel Spaß gemacht. Und ich habe auch schon jetzt am Anfang gesagt, ich war super überrascht davon, wie groß diese Gamescom jetzt war, nicht nur was eben Zuschauer oder eben Besuch angeht, weil die Besucherzahl letztendlich sogar ein bisschen geringer war als letztes Jahr. Ja. Im Endeffekt, aber einfach die Relevanz, also man hatte dann diesmal nicht nur das Gefühl, okay, man ist jetzt da und nimmt jetzt sozusagen das zum ersten Mal selbst wahr, was auf der E3 alles passiert ist, sondern es ist so viel Neues passiert um einen rum, dass man wirklich das Gefühl, man ist jetzt mittendrin in diesem Zentrum von dem, was jetzt in der Videospielindustrie gerade wichtig ist. Und das war schon ziemlich awesome, muss ich sagen. Das muss ich auch sagen. Also, um das nochmal zu unterstreichen, du hast ja gerade auch schon gesagt, dass ich das von Anfang an super gut fand, aber es hat tatsächlich ein wesentlich besseres System für den Einlass gegeben. Letztes Jahr war es wirklich einfach so, dass die Halle 11, die zum Einlass gedient hat, einfach völlig geflutet werden konnte, einfach, es war nirgendwo ein Ordner, es war einfach, du kommst aufs Gelände, rennst in Halle 11, stellst dich irgendwo an und dann stehst du halt einfach 3 Stunden lang in den Massen und Massen an Menschen, keine Chance irgendwo rauszukommen, wenige abgesperrte Bereiche, wo man sich dann eben zurückziehen konnte, wenn man jetzt irgendwie einfach Panik in der Menge gekriegt hat. Und einfach insgesamt nicht ansatzweise gut organisiert. Dieses Jahr kam man auf dem Platz, der zur Halle 11 führt, gar nicht normal drauf. Man musste gleich links nochmal eine große Kurve laufen. Da waren dann auch schon die ersten Zelte aufgestellt, in denen man sich die Altersbändchen holen konnte, was in dem Fall ein bisschen schlecht gelöst war zu dem einen Zeitpunkt, weil sie genau in einer Kurve aufgestellt waren, sodass dann nur noch ein ganz kleiner Bereich blieb, wo niemand anstand. Also, dass man sich so durchquetschen musste und dann doch einiges ein bisschen, ne, sich gestaut hat, aber das war das Einzige. Und es ging wirklich einfach sehr, sehr schnell und gut voran. Es war wirklich in größeren Gruppen quasi, immer mal wieder wurde es unterbrochen, sodass man mit einer großen Truppe die ganze Zeit zusammengeblieben ist und immer die einzelnen Stationen abgelaufen hat, dann wurde wieder kurz zugemacht, bis die nächste Truppe quasi durch war, dann ist man eins vorgerückt und dann wurde die nächste Truppe reingelassen. Also, es war wirklich sehr gut organisiert und dann sehr, sehr gut funktioniert einfach. Es muss, glaube ich, nochmal ein bisschen größer werden. Ich finde immer noch, dass es ein bisschen zu voll ist in der Messe an sich. Wäre schon gut, wenn man ein bisschen mehr Platz hätte. Zumindest noch eine Halle hätte. Ja, zum Beispiel. Aber ansonsten, ja, Relevanz haben wir schon alles zu gesagt. Es hat wieder mega viel Spaß gemacht. Wir haben den zweiten Tag extrem gut genutzt. Das hatte viel mit Glück zu tun, aber glaube ich einfach auch so ein bisschen was damit, dass es einfach allgemein nicht diese riesigen, ewig langen 7-Stunden-Schlangen so oft gab, wie es letztes Jahr noch der Fall war. Beziehungsweise die dann umgangen sind. Ja, also wir hatten einfach Glück, glaube ich, am zweiten Tag. Wir haben am zweiten Tag wirklich extrem viel geschafft. Auch Spiele, die ich gar nicht irgendwie mehr irgendwie am Schirm hatte zu schaffen, sondern einfach nur gedacht habe, ja, das werde ich wahrscheinlich verpassen. Und habe es dann doch noch gespielt. So wie zum Beispiel Sticks, Master of Shadows. Cooles Spiel, guckt es euch mal an, wenn euch irgendwie so Stealth-Games interessieren. Sind wir jetzt gar nicht groß drauf eingegangen, aber ist auch wirklich ein sehr, ziemlicher Nischentitel. Einfach ein sehr, sehr, sehr, sehr gute gelungene Messe, definitiv. Hat mega viel Spaß gemacht. War super interessant zu sehen, wie groß die jetzt dieses Jahr war und wie relevant. Nächstes Jahr definitiv gerne wieder. Extrem, extrem cool. Ja, dem ist eigentlich dann fast nichts mehr hinzuzufügen. Also wir sind jetzt sehr gespannt auf die nächste Messe, weil es sieht so aus, als, also jetzt ist am Wochenende ist es PAX, die wird wahrscheinlich nicht ganz so riesig werden, aber TGS steht bevor und kann ich auch jetzt schon mal sagen, also Sony hat schon angekündigt, die ihre TGS Pre-Pressekonferenz wird am 1. September stattfinden, 8 Uhr morgens deutscher Zeit und sieht auch so aus, als hätten sie dafür wieder Größeres geplant. Also die Famitsu und die, denke ich, die PlayStation haben schon angekündigt, dass sie ein bisschen so eine Special Issue nur allein deswegen haben, wenn anscheinend angeblich 50 extra Seiten pro Magazin, nur für dieses Event. Ich will Yoshi da doch schon verraten, sie werden sehr viel die PS4 versuchen zu pushen, weil die PS4 in Japan ehrlich gesagt überhaupt nicht so läuft wie im Rest der Welt. Nämlich komplett im Gegenteil, ist ungefähr, glaube ich, der schlechteste PlayStation Launch aller Zeiten in Japan. Sie werden auf jeden Fall, denke ich, neue Spiele zeigen. Es geht im Vorfeld auch schon ein bisschen was angekündigt worden. Neues Yakuza wurde angekündigt, Yakuza Zero. Wird wahrscheinlich nur die interessieren, die Japanisch können. Leider. Und aber ich bin mal gespannt, was da jetzt kommen wird. Sieht nach einem fantastischen Jahr aus. Also wenn Sony das jetzt die nächsten Jahre immer so macht, dass sie halt wirklich ihre großen Presse oder ihre große Ankündigung über diese 3 Konferenzen gut verteilen, dann glaube ich, kann das nur gut für uns sein, anstatt dass die E3 jetzt immer alles abkriegt. Ja, allerdings, das muss ich auch sagen. Wird mal langsam Zeit, dass die Games kommen, auch weil sie eben die größte Besuchermesse ist, auch entsprechend, ne, Aufmerksamkeit genießt auf jeden Fall. Ja. Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt. Ja. Wie fandet ihr denn die Gamescom vielleicht noch? Also, stimmt, falls ihr auf der Gamescom wart, wie habt ihr es denn dieses Jahr empfunden? Was für euch, wie war die Erfahrung für euch? Was für Titel habt ihr angespielt? Wer ist welche nicht? Welche Titel fandet ihr besonders cool und erwähnenswert und welche dann wiederum waren enttäuschend? Also, vielleicht noch kurz, vielleicht Merlin, was waren so dein jetzt persönlicher Favorit jetzt auf der Gamescom? Das ist echt schwer zu sagen. Also ich muss sagen, von den Titeln, die so völlig unterm Radar geflogen sind, von denen ich vorher nichts wusste, war es wahrscheinlich entweder als Indie-Titel Wild oder tatsächlich das neue Aqualock-Spiel, das so völlig am Rande angekündigt wurde, weil es wahrscheinlich keine so interessiert. Bitte, falls euch irgendwie sowas interessiert, falls ihr die alten Aquanox gespielt habt und mochtet, guckt es euch mal an, sucht einfach nach einem neuen Aquanox-Spiel, Aquanox Gamescom 2014. Da findet ihr auf jeden Fall was dazu, klingt nach einem extrem coolen Projekt, ehrlich gesagt. Und von den Spielen, die jetzt einfach so wirklich einfach regulär auf der Messe waren, war es, glaube ich, einfach wirklich tatsächlich Alien Isolation. Nicht, weil es unbedingt das beste Spiel war, was ich gespielt oder gesehen habe, sondern einfach, weil es das Spiel war, von dem ich am meisten überrascht war. Tatsächlich. Und weil es mir eine Menge Spaß gemacht hat und ich jetzt echt gehypt bin. Also Alien Isolation, glaube ich, war schon tatsächlich so mein Favorite auf der Messe. Was würdest du sagen? Ich glaube, ich bin ein bisschen langweilig und sage Bloodborne. Ich meine, jeder, der den Podcast gehört hat, weiß schon, dass ich das Spiel war, das ich, was irgendwie gerade so irgendwie mein Most Wanted ist. Aber nachdem ich es jetzt gespielt habe, fühle ich mich auch sehr darin bestärkt, dass es die richtige Entscheidung ist, das als Most Wanted zu finden. ja. Also ich bin super gehypt auf dieses Spiel und selten hatte ich einfach das Gefühl, wenn man erst 10 Minuten ein Spiel gespielt hat, das Gefühl zu haben, man muss jetzt dieses Spiel unbedingt haben und mitnehmen. Das hatte ich jetzt bei Bloodborne und dementsprechend Bloodborne auf jeden Fall von den Spielen, die ich anspielen konnte, auf jeden Fall die Nummer 1. Von den Ankündigungen so muss ich auch sagen, also Wild hat einen sehr hohen Stellenwert bei mir und ich bin natürlich super gespannt auf das neue Silent Hill irgendwie. Einfach deswegen, weil diese Kombination so überaus überraschend war und ich eigentlich gar nicht abwarten kann, was jetzt da rauskommt. Also ja, das stimmt allerdings auch. Das muss ich auch sagen. Also am gespanntesten bin ich wahrscheinlich auch wirklich ein bisschen da drauf. Und auf das Akku. Andererseits habe ich auch schon ein paar gesagt, ist ein bisschen traurig, dass Konami nur noch von Kojima lebt, weil das neue Castlevania ist von Kojima, Metal Gear Solid und jetzt noch Silent Hill, man hat schon gesagt, wie lange dauert das noch, bis da gab es einen Thread dazu, ob jetzt PES das neue jetzt besser als das neue FIFA und alle gesagt haben, das wird noch dauern, bis Kojima PES macht. Ja, definitiv. Nehme ich bis niemals. Aber ja, tatsächlich, das stimmt schon. Kojima macht tatsächlich fast alles da irgendwie. Und ich bin halt mal gespannt, wie er sich mit anderen Titeln außerhalb des Metal Gear Solid Dings halt wirklich jetzt auch nochmal schlägt. Also Silent Hill. Mein Castlevania hat ja anscheinend, also Lords of Shadow, hat ja anscheinend schon ganz gut funktioniert, in dem Sinne, dass es für viele immerhin das beste 3D-Castlevania ist, das es bisher gab. Und wir wissen ja, dass Castlevania und 3D bisher nie so eine Liebesbeziehung war. Ja. Und dementsprechend aber mal schauen. Ich meine, tiefer fallen kann es halt hier nicht. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, das stimmt allerdings. Ja gut, dann würde ich sagen, damit entlassen wir euch in nochmal eine kurze Ruhepause zwischen den beiden Uncommon Days. Die nächste Folge, wie schon gesagt, wird wahrscheinlich so wahnsinnig lang auf sich warten lassen. Ich nehme an, wieder im Laufe der nächsten Woche werden wir dann was zur Pressekonferenz, die dann Sony macht, vor der TGS was sagen. Und danach werden wir hoffentlich wieder in den halbwegs regulären Rhythmus kommen. Die TGS ist da ja noch ein bisschen hin, die Sony-Pressekonferenz ein ganzes Stück davor. Zwischen diesen noch die PAX, wo eigentlich im Normalfall nicht so wahnsinnig viel passiert, dass ich nicht glaube, dass wir da nochmal eine extra Folge machen müssen. Ja, die PAX ist dieses Wochenende. Also ja, wenn ihr jetzt schon, die Folge jetzt demnächst hört, die ist jetzt dann die PAX. Genau, die ist direkt ein paar Tage später. Und Uncommon Days hat auch bald Geburtstag. Stimmt, wir werden auch schon wieder bald 2 Jahre alt. Du hast nächste Woche. Ja, stimmt. Aber nicht nächste Folge quasi. Nächste Folge, obwohl, kommt drauf an, vielleicht sogar nächste Folge. Wenn vielleicht sogar nächste Folge, je nachdem, was ist. Ja, das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Ja, dann hoffen wir, ihr bleibt uns gewogen für die paar Tage. Hoffen, ihr freut euch auch nach so langer Wartezeit trotzdem definitiv über den geballten Batzen Gamescom, den wir euch hier heute geliefert haben. Falls es Anregungen, Kritik, alles Mögliche gibt, ihr kennt die Kanäle, meldet euch einfach bei uns. Und ansonsten auf jeden Fall schildert eure Erfahrungen mit der Gamescom, würde uns auch super interessieren. Und dann hören wir uns in ein paar Tagen schon wieder, wenn es dann die 47. Folge an Commentaries gibt. Und ja, damit entlassen wir euch dann ins wohlverdiente Wochenende wahrscheinlich schon. Ich denke mal, die Folge wird Donnerstag oder Freitag rauskommen. Dann geht's ja schon wieder los mit Freihaben. Ist gut. Kann man entspannt Uncommon-Tales hören nebenher, bei dem Scheißwetter draußen. Genau. Also, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt gerade Uncommon-Tales Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommon-tales.de. Macht es gut, Jungs und Mädels. Wiederhören.